Schönen guten Tag, hallo. Es folgt eine Meldung aus dem Ministerium für Toleranz. Kahestaner, Schramaner und Vizoraner, die bunte Pflicht ruft. Meldet antirevolutionäre Umtriebe, wann immer ihr könnt. Auch heute wurden wieder hunderte Deutsche wegen Verstoß gegen das verbale Moralitätsstatut verhaftet. Es wurde ein staatlich nicht autorisiertes Meme verbreitet. Über einer falschen Berechnung, die den Gender Wage Gap widerlegen sollte, stand geschrieben: Zweifel ist ein Mittel der Erkenntnisgewinnung. Wahrheit und Erkenntnisgewinnung sind staatstragende Aufgaben, die nur vom Bundeskanzleramt und dem Ministerium für Toleranz übernommen werden dürfen. Bei der Verhaftung kamen vier Kahestaner durch ausgerissene bunte Haarbüschel zu Schaden. Traditionell wurden die Verhafteten auf dem Marktplatz die Haare gefärbt, bevor sie in die Toleranzcamps untergebracht worden sind. Diversität ist Stärke. Der Zweck heiligt den Feminismus. Die bunte Pflicht ruft. Vorwärts! Ja, und damit schönen guten Abend, hallo. Wir sind die Weltraumaffen. Wir haben heute mal wieder viele verschiedene diverse Themen für euch vorbereitet. Und ja, fangen wir doch mal Genau. gleich an. Ja, wir fangen an mit einer kleinen Zeitreise zu heute vor 20 Jahren. Und es geht um Frauen, es geht um Technik. Und es geht um diese Folge der Tagesschau, wo wir jetzt mal ein bisschen reingucken. Ich muss mal hier schauen, dass ich hier mein Knöpfchen drücke. Und dann horchen wir mal. Ja, jetzt. In Hannover hat am Abend die erste Multimedia-Messe CeBIT Home begonnen. Sie soll den Verbrauchern Neuheiten in der Unterhaltungselektronik und der Computerindustrie näherbringen. Bundesforschungsminister Rüttgers forderte besonders die Frauen auf, das Computernetz Internet stärker zu nutzen. Er bedauerte, dass nur noch 5% der Neuanfänger in den Informatikstudiengängen Frauen seien. Mit einem klaren Bekenntnis zur Informationsgesellschaft eröffnete Bundes. Fällt euch was auf? Naja, die damals schon waren die Quoten offensichtlich niedrig. Nicht, dass das genetisch bedingt ist. Ne, ich meine jetzt gerade im Bild. Ach so, die Nazi-Tante da. Ja, eine gewisse NDR-Moderatorin, hier bin ich in Wie hieß Ungnade die? Eva gefallen. Braun, oder? So ähnlich. Nein, die hat doch jetzt eine aufsteigende Karriere beim Kopf verlangt. Da will man doch immer hin. Also. Also auf jeden Fall sind die hier auch ziemlich selbstbesessen, hier wieder von der ARD, wie wir gleich merken werden. Ich fahre noch mal ein bisschen weiter ab. Forschungsminister Jürgen Rüttgers, die erste CeBIT Home. Unkonventionell im Rahmen einer Talkshow. Während draußen schon gefeiert wurde, wird in den Messehallen noch kräftig gewirbelt. Denn ab morgen soll die Besucher ein gigantisches Multimedia-Spektakel erwarten. Stark vertreten auch das Fernsehen. Die ARD unter Beteiligung aller 11 Landesrundfunkanstalten ist in Hannover mit einem bisher beispiellosen Engagement dabei, sowohl im Programm als auch im Präsentationsbereich. Wir wollten zunächst einmal zeigen, dass wir bei allen Zukunftsentwicklungen dabei sind. Wir sind nicht irgendwo stehen geblieben, sondern wir gehen im Interesse der Zuschauer und Zuschauerinnen nach vorne. Auf der anderen Seite muss man immer wieder klar machen, wir engagieren uns nur da, wo es uns vernünftig erscheint und nur so weit, wie wir es uns leisten können. Das ist doch geil, oder? Das sagt halt nichts aus. Weißt du, das ist so, wir sind komplett vorne mit dabei, außer dort, wo wir es nicht wollen, weil wir es nicht können. Aber wir sind mit dabei. Wir machen ja auch nicht jeden neumodischen Scheiß mit. Ich verstehe den ganzen Kram zwar nicht, aber ich sag mal ein paar Floskeln. Wir machen nichts Verrücktes. Der Zentralverband der Elektrotechnik und Elektronikindustrie rechnet mit positiven Impulsen. Die Branche geht davon aus, dass die CeBIT Home zur wichtigen Ordermesse für das Weihnachtsgeschäft wird. Spoiler, hat nicht geklappt. Es gab die, glaube ich, zweimal und dann nie wieder. An Neuheiten fehlt es nicht. So wird der erste Fernseher, den man an die Wand hängen kann, präsentiert. Oder die Videodisc, die herkömmliche Kassette ablösen soll. Oh. 150.000 Computerfreaks werden in den nächsten 5 Computerfreaks. Die freuen sich bestimmt über den Fernseher, den man an die Wand hängen kann. Tagen erwartet. Nicht zuletzt auch wegen des umfangreichen Unterhaltungsprogramms. Die auf Privatleute orientierte kleine Schwester der CeBIT findet alle 2 Jahre im Wechsel zur internationalen Funkausstellung in Berlin statt. Uiuiui, das war aber am Ende ganz schön psychedelisch. Ja. Ja, genau, also dieser kleine Ausschnitt hier. Es ging heute bei Twitter rum, deswegen fand ich das ganz interessant, weil das stand auch in dem Tweet da schon drin, so man will die Frauen dazu bringen, mehr das Internet zu benutzen. Na, das hat ja geklappt mit diversen Seiten wie Jezebel und Mary Sue und was es da alles gibt für Frauen. Ich meine, das ist auch 2 Jahre nach dem Kohl-Zitat, wo der Kohl gefragt wurde, wie er das mit dem Ausbau der Datenautobahnen hält. Und er geantwortet hat, ja, da sind wir ja mitten in der Diskussion, das weiß hier ja kaum einer besser als Sie. Und Sie wissen auch, wie heftig umstritten das ist. Die Zukunft läuft in diese Richtung, aber wir brauchen dafür Mehrheiten und wir sind eine föderal gegliederte Land, wirklich, also O-Ton, und Autobahnen sind elementar, auch mit Recht und in der Oberhoheit der Länder. Der Zustand, den wir jetzt auf den Autobahnen haben, ist der Gestalt, dass wir wissen, dass wir überhaupt nur noch von Stop und Go auf der Autobahn reden können. Geil. Ja. Original. Und das war der Ziehvater von der Merkel. Nee, aber keine Ahnung, einfach dieser Narrativ von wegen, da geht mal in die Technik und so, bitte macht es mal. Das gibt es ja da schon länger. Also damals wurde ja auch Tomb Raider dafür kritisiert, dass man doch bitte mal auch stärkere Themen wie zum Beispiel Brustkrebs im Videospiel ansprechen soll und nicht einfach nur rumlaufen soll. Also, weißt du, so, keine Ahnung. Ja, jetzt kommt jedenfalls noch aus der gleichen Sendung ein kleiner Beitrag über den Parteitag der Demokraten. Hillary Clinton, Beifallstürme verursachte, meldete sich der Präsident per Satellit von einer Wahlveranstaltung in der Provinz. Er fährt gegenwärtig mit dem Zug nach Chicago, wo er traditionell erst am Ende des Parteitages auftritt. Dort steht auch eine Diskussion über die Kürzungen im Sozialbereich an, die der linke Parteiflügel ablehnt. Kritik an der Politik des Präsidenten soll ja ausdrücklich zugelassen werden. Aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Parteitag am Ende hinter Bill Clinton stehen wird, der wieder zum großen Hoffnungsträger für die Demokraten geworden ist. Beamte. Ne? Dieses Ding war ja nie wieder Thema dann auch danach. Alles bestens, alle sind glücklich. Man hat auch gar nicht das nach Deutschland exportiert und dann da die nächste angeblich linke Partei mitzerlegt mit dem Blödsinn. Und Bill Clinton hat auch auf jeden Fall nicht die Wall Street dereguliert, was zu jeder Menge anderem Quatsch geführt hat, den man dann später ausbaden durfte. Der hat ein Gesetz verabschiedet, nachdem der rassistische Bankensektor reformiert werden soll und man Minderheiten, auch wenn sie keine Kreditwürdigkeit aufweisen können, die Geld leihen soll. Später wurde das dann auch irgendwann als Subprime-Crisis bekannt, was nicht nur dann auf die ethnische Gruppe bezogen war, aber dann halt dazu geführt hat, dass halt das von der Politik mit verursacht worden ist. Also, ja. Und ich meine, Clinton hat auch Nordkorea Entwicklungshilfe gegeben. Deswegen hatten sie später die Atombombe, weil man den Reaktor, da haben alle davor gewarnt, dass man den Reaktor nicht verkaufen soll, weil man damit auch einfach eine Atombombe herstellen kann. Und die wurde damals unter Clinton Administration weitergeschäffelt, also nach Pyongyang. Ich habe noch mal ein bisschen gegraben, weil ich mich letztens meinte, daran zu erinnern, dass es ja irgendwann mal bei bildblog.de so einen unsäglichen Anti-Gamergate-Artikel gab. Den hatte ich dann nicht gefunden, aber was ich stattdessen gefunden hatte, war dieses Ding hier von Bild. Sogar schon vom Oktober 2014 und hier mit einem dicken, fetten Gorka Bild unten drunter. Morddrohung unter Gamern. War komplett an uns vorbeigegangen damals. Ich nehme alles zurück, weil ich hatte ja ein paar Mal hier fälschlicherweise behauptet, dass Axel Springer überhaupt gar nicht irgendwas zu dem Kram gebracht hat, aber scheinbar doch. Vor allem in Schutzhaft genommen. Ja? Echt? Wann ist denn Zoe in Schutzhaft gewesen? Das ist doch einfach Grütz. Haben sie schön ausgedacht. Ja, dieser Fassartikel drunter war auch einer von den ersten und beklopptesten. Ja, aber das Tollste ist natürlich dieses Gorka-Bild hier. Naja, das könnte bald schon Seltenheitswert haben. Ja. Hey, guck mal, ich habe echt einen Ausdruck von einem Gorka. Erzählt, ne? Gorka ist jetzt pleite für die Leute, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ist auch inzwischen stillgelegt, das Haupt, die Hauptseite halt. Archiviert. Ja, das Blöde ist aber, dass der Rest noch lebt und dass das vor allem halt auch Kotaku weiterleben wird, so wie es aussieht. Ja, und die neuen, es gibt auch genug andere Clickbait-Scheißseiten. Und die neuen Eigner sind ja auch erklärte Social Justice-Fans, also da wird sich auch nichts ändern. Ja. Ja, wir hatten ja letzte Woche noch mal kurz über Herrn Ebmeier gesprochen und seinen kleinen Killerspieler, Einspieler. Für die Leute, die sich nicht mehr erinnern, das war dieser Herr, der damals mehrere von uns hier interviewt hat für seinen Tagesschau.de Beitrag und dann ja teilweise unsere Gedanken als seine ausgegeben hat, beziehungsweise so weit verstellt hat, dass es halt ins Narrativ reinpasst. Jetzt hat er hier kurz mit dem Solanum geredet, der ja auch häufiger hier bei uns mit dabei ist. Und dann sagt er hier, oh, pardon, enttäuscht von der Systempresse? Sexismus ist eine andere Geschichte. Ja, weil er ja hier in seinem Beitrag sagt, es gibt keinen Beweis dafür, dass Computerspiele gewalttätig machen und natürlich wir und andere Leute ihn darauf hingewiesen haben, ja, dass es den ja auch nicht gibt beim Sexismus. Ja, aber er kommt natürlich dann irgendwie auf seine ihm eigene Art. Und ich hatte dann nochmal rausgesucht, es gab ja so eine Studie aus Deutschland sogar, wo das halt eben festgestellt wurde, Langzeitstudie, dass halt eben da Computerspiele auch nicht zu sexistischen Sachen hier irgendwie führen. Und dabei bin ich auf dieses Ding Spielratgeber NRW gestoßen, was auch von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt wird. Und dann lese ich hier in diesem kurzen Abschnitt hier, der nur irgendwie sagt, das könnte hier nicht bestätigt werden und so. Selbst in diesem kurzen Kram kriegen sie hier rein, das Thema Sexismus im Games ist schon länger Teil von hitzigen Diskussionen. Neben Brianna Wu macht auch Anita Sarkeesi in die Öffentlichkeit auf eine fälschliche Darstellung von Frauen aufmerksam, während sie selbst mit Drogen zu kämpfen haben. Also selbst hier, ne, in diesem Ding, was hier von der Regierung hier gebracht wird, da schaffen die das nicht, auf diese Studie zu verlinken, ohne hier nochmal zu sagen, hier, wir haben ja auch noch übrigens so ein komplett Bullshit erfundenes Narrativ, auf das wir euch hier nochmal kurz hinweisen wollen. Oh, diese armen Leute hier irgendwo aus Amerika sind Opfer, müssen wir euch nochmal kurz sagen. Das müsst ihr unbedingt wissen. Das Interessante ist, Brianna Wu, Anita Sarkeesian, sie hat ja eine Rede abgesagt, nachdem eine Bombendrohung reingekommen ist, die als nicht als echte Drohung anerkannt worden ist von der Polizei. Das war damals der Grund, warum sie es in die Medien geschafft hat. Als ich die SWR und Ebmeier und die ganzen Leute angeschrieben habe, dass ich beim SPJ Airplay, dass ich dort evakuiert worden bin, weil sich da Journalisten drüber unterhalten wollen und Interessierte, was in Sachen Gamergate falsch gelaufen ist in der Mainstream-Berichterstattung, da war das dann nicht von Relevanz. Das ist halt auch schon irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, also über sowas hier da, ja, Quelle 4players.de, das ist der Geier hier. Gucken wir mal, was 4players hier findet. Quelle ist das Spielemagazin. 4players ist eigentlich nur so eine Seite, die recycelte Inhalte, also so, ja, bisschen Blog, bisschen Walkthroughs, bisschen News, so, ja, nix Besonderes. Ja, ist mir jetzt auch noch gar nicht aufgefallen mit irgendwas. Aber es sind hier alle 4player-Network-Sites. Ja. Ja, wie gesagt, das ist... Ja, aber auf jeden Fall dieses Ding hier ist irgendwie... Da war hier irgendwie diese Kultusministerin hier irgendwo. Pressum. Computerprojekt Köln. So weiter. Wo hatte ich denn das hier? Ja, hier. Gefördert Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Sport und so weiter. ...180 Kinder und Jugendliche, die hier besprochene Software kritisch unter die Lupe nehmen. Die haben haben da echt Sechsjährige, die Software kritisch unter die Lupe legen. Die haben echt Experten, ne? Ja, hätten sie mal auf den guten Typen hier von vor 20 Jahren gehört, von der ARD, da hätten sie gewusst, dass man nicht jeden Scheiß mitmachen muss. Ja, das stimmt. Der hat es drauf. Das war noch ein richtiger. Ja, dieses hier fand ich auch ziemlich heftig. Diese Dame, Frau Miss Lea, ist uns schon bekannt. Die hat auf der Republika letztes Jahr einen richtig bescheuerten Vortrag gehalten, wo natürlich auch es wieder um GEMA geht ging und dass ja die Spiele durchaus politisch sind und es Leute gibt, die behaupten, das dürfe nicht so sein oder was auch immer. Und also auch wieder komplett am Thema vorbei mit den üblichen Talking Points. Und wir hatten ja auch damals darüber berichtet, dass sie ja auch bei den Kogel in seiner komischen Trackback-Sendung war und so ein Zeug. Und sie ihm da ja auch einen, was von GEMA geht, erzählt hat. Und ja, auf Nachfrage teilten die uns ja dann da damals mit, dass wir ja behauptet haben, die wären befreundet und so. Nee, das sind alles keine Freunde und so. Das ist vollkommen normal und die Dame ist ja auch eine Expertin, ist ja auch vollkommen gut geeignet, so als Expertin und so ein Zeug. Auf jeden Fall haben sie sich hier jetzt darüber aufgeregt und sie halt eben auch, dass es da auf der Gamescom dieses Jahr digitaler Hass, ein analoges Problem-Panel gibt und dreimal dürft ihr raten, was jetzt hier der Meinung dieser Leute nach hier irgendwie die Schwierigkeit bei diesem Ding ist. Mach's mal größer. Die Farbe von dem, die hässliche Farbe von dem, von dem Tisch, an dem sie sitzen. Nee. Das hässliche Logo, nee. Och, Feige. Was glaubst du? Was glaubst du? Ah, nur Männer. Ja, genau. Das Problem ist natürlich hier wieder, dass sie hier nur Männer sind. Ja, und die... Und die haben halt keine Erfahrung mit Verbrechen, Hass oder Kriminalität. Die werden nie Opfer von Gewalt. Das betrifft immer nur Frauen zu 114%. Und hier ist auf jeden Fall wieder alles dabei, hier, was irgendwie meint, sich mit Hass im Internet auszukennen. Zum Beispiel dieser Sami Raucher von den neuen deutschen Medienmachern. Der ist uns ja auch schon bekannt. Und was ich hier besonders toll fand, war dieses von diesem Dr. Marc-Jan Reumann in Klammern No Hate Speech Movement Kampagne, SPD-Land NRW. Und dann haben wir hier noch die Amadeo-Antonio-Stiftung, die allseits bekannte. Das ist halt schon irgendwie lustig, dass dieselben Namen immer und immer und immer wieder auftauchen und dieselben komischen AA-Stiftungen. Ja, vor allen Dingen auf der Gamescom, ne? So viel zum Thema, ja, was richtet ihr euch denn auf? Es ist doch alles in Ordnung und die Spielebranche wird ja da auch überhaupt nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten da beeinflusst, die dann irgendwie sagen, hier, unsere Politikkram, das ist irgendwie der Weisheit letzter Schluss und so müsst ihr das hier machen, weil ansonsten haben die Rechten gewonnen oder weiß ich nicht was. Oh Mann, eben fiel ein aus eigener Erfahrung und ich habe die Luft angehalten, war aber okay. Da hat der Referent aber Glück gehabt, dass Miss Lila irgendwie das okay findet, was er gesagt hat. Ja. Genau. Ich habe die Luft angehalten. Oh, und hier sind auch gar keine Leute aus Dennis Gogels privatem Bekanntenkreis unterwegs, sehe ich. Nö, das sind hier auch keine Leute aus der Witzere-Clique wie Autofokus. Nina La Grande, hier, über die habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, die hängt ja auch auf irgendwelchen, diese Poetry-Slammerin aus Hannover, die bei den Grünen bei allen möglichen Veranstaltungen immer ist und die war auch schon hatten bei so einer Veranstaltung über Journalismus, wo sie da irgendwie einen Poetry-Slam gemacht hat, aus Gründen, die auch keiner weiß, was das bringen soll oder was da ihre Expertise ist. Das sind ja gar keine alten Männer dabei. Wie schön, dass die immer wieder ihr Gesicht zeigen müssen. Sie können echt... Obwohl ich gar nicht weiß, ob das hier nicht nur ein Trollkommentar ist. Okay. Ja, Provokateur, okay. Weil so alt sehen die ja auch eigentlich nicht aus. Oder der eine hier vielleicht so ein bisschen. Aber ansonsten würde ich sagen, sind die doch hier so um die 20, oder? Ja, im Grunde ist doch der Kommentar dann eigentlich, dass man sich aufregt, dass das nur Männer sind. Das sagt dann einfach nur so, hey, ich hätte gern von euch 500 Euro, damit ich ein Panel über Bullshit abhalten kann, weil ich zu faul bin zu arbeiten und ich in der progressiven Clique rumhänge, die sich wie eine Zecke in den Staat reinfrisst und Steuergelder absaugen möchte. Ich würde gern auch noch AA-Stiftung werden oder nur Hate Speech-Stiftung zumindest. Irgendwas, gib mir bitte Geld, ich will nicht arbeiten und ich will auf dem Panel stehen und so tun, als ob ich irgendwie irgendwas von Bedeutung mache mit meinem Leben. Alter Schwede. Weißt du, das ist politische Indoktrination, wo man versucht, dann in die Games reinzukommen und dann da seinen Stempel draufdrücken kann. Und man macht es sehr subtil und sehr freundlich, aber digitaler Hass, ja, was ist digitaler Hass? Sie kommen dann mit einem ideologischen Konzept oder mit der Blockfunktion, die es seit immer gibt. Vielleicht seit den 80ern noch nicht, aber seit Internet gibt. Was hat das mit Gaming zu tun? Und das zweite ist, was hat ein analoges Problem, Fragezeichen, mit Gaming zu tun? Das ist einfach nur so ein dämlicher Trigger, also so ein Ködersatz. Digitaler Hass, ein analoges Problem. Das ist einfach nur Werbebla. Da ist nichts dahinter, glaube ich. Aber ich würde gerne mal melden und die haben mal fragen, was der Unterschied zwischen analog und digital ist. Ich habe hier noch mal was in den Chat gepostet. Vielleicht kannst du das noch mal kurz dazu. Das passt nämlich. In Amerika hat man das schon anders gelöst. Es gibt da nämlich Please Diversify Your Panel. Das ist ein Zusammenschluss von Leuten, eine Liste von Leuten, die nicht auf euer Panel kommen werden, wenn es da nicht die vernünftige Repräsentation von marginalisierten Stimmen gibt. Das heißt, Frauen, Schwarze, Lesben, Behinderte, was auch immer. Ne? Und dann kommt hier die tolle Liste mit so wahnsinnig tollen Sprechern wie Anthony Birch, Rami Ismail, Alex Lifshitz, Randy Pitchford von Gearbox und so weiter und so fort, Sawyer Street von Silverstring. Da sind also alle möglichen Leute dabei und gegründet, unter anderem hat das Ganze mit die Frau Lee Alexander, die wir ja auch kennen. Also da gibt es schon praktisch schon eine Interessengruppe, das ist so ein bisschen wie in Amerika bei den Unions früher. Ja, du musst schon bei uns Mitglied sein, wenn du hier auf dem coolen Regenbogen-Panel auf der PAX oder so sprechen willst. Ja, in Deutschland gibt es das auch, also die Domscheit-Berg, Anke Domscheit-Berg, die hat auch irgendwie sowas gegründet. Ah, okay. Irgendwie die Speakerinnen oder e.V. oder irgendwie so. Oh, ich sehe gerade hier, ich hatte ja gesagt, ich kriege heute noch einen wichtigen Anruf, ich bin mal kurz für ein paar Minuten weg. Ja. Tschüss. Ja, aber komm, weißt du, die Liste von den Leuten hier, deswegen bin ich persönlich auch ein Fan vom Sozialstaat, weil wenn jemand nicht arbeiten möchte, dann sollte er so zu Hause bleiben. Und nicht irgendwie die echte Gesellschaft schädigen und stören. Die Leute denken natürlich, dass sie damit was Gutes machen mit diesem ganzen Quatsch. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass die... Und ich glaube auch, dass das viel Arbeit ist, so viel Bullshit zu reden. Ja, das stimmt schon. Teilweise, aber es ist halt irgendwie verschwendete Zeit. Ja, und weißt du, da setzt sich dann einer, der eine Firma hat, weißt du, der selbstständig ist, hin, der irgendwie 60, 70 Stunden die Woche arbeitet und geht dann dort extra hin und denkt sich, aha, meine Community flamed ein bisschen zu viel in letzter Zeit, ich gucke mir das an und dann kommt da nur Grütze bei raus. Weißt du, keine Ahnung, das ist wirtschaftsschädigend. Ja, und das ist vor allen Dingen auch dieselbe Echokammer da, die sich da auf so ein Panel setzt, wo man normalerweise irgendwie diskutieren soll, ne? Aber da reden die ja dann auch wieder nur über das Wie und nicht über das Warum. Ja. Weil die bestätigen sich ja nur gegenseitig, die hinterfragen ja auch überhaupt gar nicht, ob dieser ganze Dreck überhaupt notwendig ist. Ja, und ich meine, blocken kannst du überall. Da sind sie ja schon lange drüber hinweg und das ist ja dann auch Hass, wenn man sich darüber Gedanken macht, ob das überhaupt muss oder so. Ja, keine Ahnung, ja, und an so anderen Stellen, da gibt es dann hier sowas hier, was ich diese Woche gefunden habe, so mehr oder weniger durch Zufall. Dass hier halt eben, wenn man nach der Amadeo-Antonio-Stiftung sucht, in Verbindung mit anderen Worten, zum Beispiel halt mit Don Alfonso, der ja gegen die Amadeo-Antonio-Stiftung, also was heißt gegen, aber über die halt eben schon mehrfach geschrieben hat, oder hier Mobile Geeks mit dem Thomas Ney, Beitrag, schleichende Einschränkung der Meinungsfreiheit. Was ich besonders lustig finde, ist, der Beitrag heißt die schleichende Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und was jetzt hier als Anzeige von der Amadeo-Antonio-Stiftung drüber ist, ist die Amadeo-Antonio-Stiftung Geschichte im Überblick. Ja, vor allem, warum brauchen sie denn noch mehr Werbung? Die kriegen doch Steuergelder schon in den Arsch reingepumpt. Das ist, weißt du, du tust im laufenden Jahr, wenn du... Ja, halt eben machen kannst, ne? Stehst du ja hier immer noch mit drauf und du stehst auch ganz oben. Ja, weil die AA-Stiftung, die macht eigentlich nur, dass du im laufenden Jahr, wenn deine Regierung an die Macht kommt, dass du Geld dorthin abzweigen kannst, dass die, falls du abgewählt wirst, weiterhin deine Politik vorantreiben kann und Lobbyarbeit dafür machen kann. Das ist meine tenfoldige Vermutung. So. Ja, also sie werden ja auch öffentlich gesponsert und mit dem Geld können sie sich dann halt hier jetzt eben nochmal wieder eine Anzeige oben drüber klappen. Also mich haben auch jetzt schon Leute darauf hingewiesen, dass es ja auch diese NGO-Anzeigen da irgendwie gibt, die nichts kosten oder so. Das mag ja sein, aber ich weiß dann auch nicht, ob die das jetzt benutzt haben tatsächlich, ne? Oder wie. Also ich kenne das eigentlich so, dass es das nur auf Internetseiten gibt und jetzt nicht auch hier in den Suchergebnissen. Das könnte ich nicht, aber ich glaube, Anzeige gelb heißt Zahlen und grün heißt NGO-Anzeige oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ja, ist das halt ziemlicher Quark, dass sie dafür überhaupt irgendeinen Cent, also wenn ich da denen irgendwas spenden würde, würde ich mich riesig drüber aufregen, was soll der Scheiß? Das ist wie wenn die Krankenkasse Fernsehwerbung macht, so. Was wollt ihr? Also. Aber es ist ja auch immer, egal auf welche Amadeo-Antonio-Seite du gehst, es ist immer ein Hinweis darauf, dass sie ganz dringend Geld brauchen. Ja, es steht überall, spenden sie jetzt. Und auch, finde ich, teilweise auf echt komische Weise, wenn da zum Beispiel diese Cura-Stiftung für Opfer von rechter Gewalt ist so ein schönes Werbebildchen, und dann bitte spenden sie. Und wenn du da draufklickst, kommst du direkt auf die Spenden Adresse von der Amadeo Antonio, weil dieses Cura nämlich nur ein Unterlabel praktisch ist, eine Unterstiftung, weil wie die Amadeo Antonio ja ganz viele Marken vertritt. Ja? Und immer geht es darum, Geld einzuwerben. Und dann liest du, dass sie doch tatsächlich im Jahr irgendwie 29.000 Euro an Opfer von rechter Gewalt ausgeschüttet haben. Das ist so lächerlich. Ja? Dieses Ding hier, ja. Genau. Und okay, wenn du dann, also wenn ich jetzt hier auf Unterstützen gehe, dann... Da weiß ich es nicht. Also, was ich meinte, war auf der Amadeo-Antonio-Seite ein Werbebanner von Cura, was ich ja auch schon merkwürdig finde. Weil, jetzt bin ich ja schon auf cura.amadeo-antonio-stiftung.de. Genau. Also ich finde das halt, warum macht man sowas? Warum vernetzt man überhaupt Stiftungen in der Art und Weise? Also oder kleine Projekte. Hatte ich ja auch im Forum geschrieben, ich habe ein bisschen das Gefühl, als würde die Amadeo-Antonio-Stiftung auch sich Leute suchen, die ein interessantes Projekt haben, sagen, guck mal hier, ist ja interessant, aber wir haben halt auch noch ein bisschen mehr Know-how und Geld und so, und dann könnt ihr das doch viel effektiver machen, ihr müsst das nur unter uns drunter stellen, um eine gewisse, auch, ja, damit du eine gewisse, na, wie heißt es, also dass du unentbehrlich bist, ja? Ja, aber als Organisation. Das machen sie aber relativ häufig. Da gab es ein Mehr Demokratie e.V., die sich dafür eingesetzt haben, dass es einfach Volksabstimmung, Bürgerbegehren und so Kram, dass ja einfacher vonstatten gehen kann. Er wurde jetzt halt auch irgendwann dann vom Grünen einfach aufgekauft. Ja, aber das in dem Sektor, ich meine, im Finanz- und im Industriesektor verstehe ich das. Aber was hat das hier zu suchen? Imperienbau. Das ist, finde ich, ja, das lädt doch zum Missbrauch geradezu ein. Ja, wenn du natürlich dann... Mehr Demokratie wurde von den Grünen gekauft. Ja, Mehr Demokratie e.V. wurde von Grünen sozusagen übernommen. Und du tust dann eigentlich das Ursprungsprojekt dann damit klein schlagen und abhängig von deiner Politik machen. Und wenn es opportun ist, hältst du das Ding hoch. Und wenn es nicht opportun ist, hältst du das nicht hoch. Ist ja, mit ja, aber wie äußert sich das denn? Also ich kenne die nämlich eigentlich ganz gut. Einer von denen... war auch auf der Liste einer, der da in Niedersachsen für die gearbeitet hat, war auch auf der Liste für den Bundestag von der Piratenpartei. Von daher, also ich kann mich nur erinnern, dass sie sich alle drüber aufgeregt haben, dass halt die AfD auch für Volksentscheide dann plötzlich war und diverse Leute von denen halt auch Mitglied bei der Demokratie e.V. wurden. Aber mit den Grünen habe ich da jetzt noch nichts gehört. Also es gab diverse Leute, die sich dazugehörig geführt haben. Bei den Piraten gab es halt viele und bei der AfD gab es dann halt auch irgendwann viele. Ich hatte das vom ATTAC-Regionaltreffen in Stuttgart, was aber auch schon 3 oder 4 Monate her ist. Da hat es eine Frau hat da sozusagen protestiert, dass Attac nicht wie mehr Demokratie e.V. enden sollte. Weil, also wie ja, soll man sagen? Ich bin darüber beschwert, dass alle möglichen Leute aus irgendwelchen Parteien da eintreten und dann da ihren ganzen Kram noch mit verknüpfen wollen. Ja, schon. Und ich meine, zum Teil ist es halt auch so, wenn du dir das Institut für Friedensforschung, Sicherheitspolitik anschaust, zum Teil lässt du den Leuten ja auch noch ihre Souveränität auch irgendwo da, aber zum Teil tust du dann halt, wenn es dann wirklich drauf ankommt, halt schon auch intervenieren und sagen, ihr könnt das jetzt schon so veröffentlichen, was ihr da anprangern wollt, aber ihr verliert halt dann eure Gelder. Also guckt mal, dass ihr dann euren die oberen Köpfe austauscht und Stirnfriede aussortiert und so eine Kacke. Also das tut halt die Zivilgesellschaft irgendwo einfach aushöhlen. Also ja, es ist der Typ hier jedenfalls, Tim Weber. Der, den ich von den Piraten kenne. Mit dem saß ich auch damals in Bremen beim Mittagessen. Also im Bundesparteitag, wo da die die progressive Strömung, sag ich mal, da so ein bisschen den Laden übernommen hat mit diesem, wie hieß der nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, es war so halb und halb Vorstand und die Progressiven haben da ja keinen Fußbreit irgendwie zugelassen und da sind sie ja dann dran auseinandergebrochen. Dann gab es ja diesen außerordentlichen Parteitag, wo dann keiner mehr von den Progressiven drin war. Und das hat dann zur Gründung der progressiven Plattformen geführt. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, die ganze Leidensgeschichte. Ja, er war auf jeden Fall ganz okay. Was ich später gemerkt habe, ist, dass er auf jeden Fall in so einer freichristlichen Kirche drin ist. Sekte. War ich ganz geschockt. Nein. So ein gläubiger Einiges hat auch irgendwie zig Kinder und so. Aber er hat auf jeden Fall auch gemeint, er wäre schon für Trennung von Staat und Kirche, was ich halt auch gemerkt habe, dass viele Leute, die in diesen freikirchlichen Gemeinden sind, da gar nicht viel von halten, von dem deutschen Kirchenrecht mit diesen ganzen Privilegierungen von der standardevangelischen, standardkatholischen Kirche, sage ich jetzt mal. Ja. Naja, gleichzeitig haben diese Freikirchen aber oft auch kein Problem, ihren Leuten ordentlich Kohle abzunehmen. Das darf man auch nie vergessen. So 10% vom Einkommen und solche Sachen. Ne? Ja, wobei jemand, der ein Produkt verkauft, also, was nicht existiert, der nimmt immer Geld ab. Weißt du, die zocken dich immer ab. Die verkaufen dir Pustekuchen, weißt du. Aber ja, so gut abnehmen wie die normalen Kirchen können die das auf jeden Fall nicht. Nein. 10% sind ja doch schon ein bisschen mehr als das, was aber ich so an Kirchensteuer gezahlt habe. Müssen ja sogar schon die Sparkassen und die ganzen Banken melden, was die Leute auf dem Konto haben an die Kirchen, damit die da gucken können, was sie sich davon nehmen müssen. So eine tolle Kapitalertragsgeschichte und so. Und das sind alles Mechanismen, die du in so einer Freikirche nicht hast. Ja, aber da hast du den Gruppendruck. Halt, und der ist extrem in so Sekten. Also für mich sind Freikirchen schon eher sektenartig. Sicherlich manche, ja. Wobei ich bei dem Typen jetzt nicht glaube, dass der, und ich glaube auch nicht bei vielen Freikirchen, glaube ich auch nicht, dass das alles Sekten sind. Ich sollte eine Freikirche. Also dafür habe ich mittlerweile schon zu viele Leute kennengelernt, die auf mich vollkommen, also die auf jeden Fall viele Leute kennen, die nicht in irgendeiner Kirche drin sind und die sich auch mit mir nochmal unterhalten haben und das ist für mich kein Merkmal von einer Sekte. Einer meiner besten Kumpels ist, jetzt ohne Scheiß, einer meiner besten Kumpels ist in der Freikirche und der ist überhaupt nicht so drauf, aber wenn ich dann manchmal Sachen höre, die er mir erzählt, also ich könnte mich mit solchen Regeln... dass ich Religion großartig in Schutz nehme. Ich meine das ist wieder einer von diesen Sachen, wo einem erzählt wird, ja, dieses super tolle Kirchenrecht, was wir in Deutschland haben, ist doch so eine Riesenerrungenschaft. Das ist doch so toll, dass wir das alles an den Staat angegliedert haben, damit die da endlich nachgucken können, was da wirklich passiert und so. Und damit das da nicht irgendwie so im Verborgenen ist, wie bei den anderen Bösen. Wo ich sagen muss, das kann man alles für das Vereinsrecht machen. Das ist genau das Gleiche. Wenn du da irgendwo, kannst du auch Gebäude anmieten, kannst du auch Versammlungen machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ganze Staat-Kirchenrecht, was wir haben, das Besondere, das brauchst du einfach nicht geben. Das ist für nichts gut. Nur dafür, dass diese Altkirchen da sich einen Topf voll machen können und dann auch politischen Einfluss hier irgendwie haben. Ja, Rennt vorbei. Genau. Okay. Ja, dieses war ja auch ziemlicher Hammer, da hat ja auch unser Freund Oldgamer bzw. Mondaffe ja nochmal ein eigenes Video drüber gemacht auf seinem Kanal. Das ja, könnt ihr ja suchen. Ansonsten verlinken wir sicherlich nachher auch noch hier dieser Spruch von No Hate Speech Movement in Deutschland, was sie auf ihrer Facebook-Seite hier geteilt haben. Gina-Lisa Lofink hat nicht nur vor Gericht gelitten, als sie vergeblich versucht, ihre Unschuld zu beweisen. Sie muss sich auch seit geraumer Zeit mit Hasskommentaren im Internet herumschlagen. Ach, die Arme. Damit steht sie nicht allein. Viele Betroffene erfahren in der Zähme statt Unterstützung. Gina-Lisa versucht, dagegen zu halten und Support zu zeigen. Jeder Mensch erfährt im Netz Häme, weil jeder Mensch irgendwo fehlen tut. Keine Ahnung. Das ist so wie, dass man atmet oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Das ist ja auch so ein Ding, was die Leute über Anita Sarkeesian und diese ganzen Leute zigfach gebracht haben. Diese ganzen Beispiele, wie die über Sarah Palin damals gelacht haben und so. Das ist einfach Standard. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst und Bullshit redest, dann kannst du dich darauf verlassen, dass irgendjemand diesen Bullshit auch ins Lächerliche zieht, da irgendwelche Memes draus baut oder sich darüber am Stammtisch kaputt lacht oder so. Da muss man einfach überleg doch allein mal diese Plasberg-Geschichte, da diese zweite Sendung, wo sie auch mal, naja gut, wenn ich mir die Frau Thomalla ansehe, weiß ich ja, warum die eingeladen worden ist. Es ist die gleiche Scheiße im Grün, nur dass die Frau Thomalla halt nicht das sagt, was die Clique denkt. Und deswegen kriegt sie halt eins in die Fresse und Gina-Lisa ist eine schöne Strohpuppe, die man vorne hinstellen kann, weil sie nun momentan halt einen Namen hat, der was wert ist. Aber ich meine, das haben ja auch schon oft genug Leute angemerkt, dass diese Frau Lofink zu den Frauen gehört, die Vizo und Co. nicht mit dem Arsch angucken würden, wenn sie ihr nicht nützlich wären. Ja. Aber der Don hat ja sowieso zugehauen heute. Die genau, das war, hat er ja auch nochmal ausführlich darüber geschrieben, über diesen ganzen ganzen Kram hier mit der Schwesig und so und wie ruhig die jetzt alle sind. Ne? Also sie hat ja irgendwie verlauten lassen, was war dieser Spruch hier, das hat er ja glaube ich auch irgendwo geschrieben gehabt, dass sie auf jeden Fall irgendwie gesagt hat, das war alles richtig und wichtig und so und ansonsten kein Wort weiter dazu. Also ich verstehe das auch nicht, wie sich überhaupt ein Minister so weit aus dem Fenster lehnen kann, in einem schwebenden Verfahren die Partei von jemandem zu ergreifen. Wo unklar ist, wie die Gerichte entscheiden werden. Das ist einfach schlechte PR auch. Das macht man einfach nicht. Team Rechtsstaat und so. Ja, eben. Also Vertrauen in die Gerichte. Damals der Fischer hat das ja eigentlich treffend gesagt, wie er meinte, so, der stellt sich eine Ministerin irgendwie gegen eine Staatsanwältin und eine Richterin, so als ob irgendwie sie da irgendwie einen Unrechtsstaat irgendwie anprangert, von dem sie eine Ministerin ist. Ja. Also. Ich weiß gar nicht, hat die Schwesig irgendwelche juristische Vorbildung? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie von Beruf ist. Ich würde mal tippen auf irgendwas mit Lehrerinnen oder so. Bei der SPD ist das ja... Erfundene Doktorarbeit? Nein. Oh. Nee, ich glaube nicht, dass die Akademie das war. Also. Studium des gehobenen Dienstes in der Steuerverwaltung. Oh Gott, die ist genauso langweilig, wie sie aussieht. Steuerprüferin. Finanzministerin. Ja, sie muss sich ja nicht mit Zahlen auskennen und so. Aber... Ja gut, wahrscheinlich hat die Steuer so geprüft, dass sie sich den Namen angeguckt hat, der draufsteht und sie gesagt hat so, wie hoch sind wohl die Privilegien? Ja, und dann einfach so ein Sticker mit dazu gepackt, so schuldest mir einen Gefallen, weißt du, und dann später in die Politik gehen. Keine Ahnung. Mit Steuern habe ich ein bisschen so, da läuft sehr, sehr vieles scheiße. Also, keine Ahnung. Ja, und diese Nummer kam ja auch noch hier von Broadly. Broadly. Ja, mit Anne Will zurück. Ich bin zu dem Artikel zum Durchlesen bin ich gar nicht mehr gekommen, weil noch die Con-Leaks aus den USA zu Gamergate gekommen sind. Aber ich kann den Artikel, weiß ich genau schon, was drin steht. Gina-Lisa ist ein Opfer, das Gesetz, das gab es nicht. Gina-Lisa ist eine Heilige, wir müssen für sie einstehen. Feminismus ist wichtig. Gerade nach Köln zeigt sich das, dass die Deutschen das wahre Problem in der Vergewaltigungskultur sind. Und kauf mein Buch, ich bin dumm und von Anne. So irgendwie. Ich bin dumm, stand da nicht drin. Ja, aber der Rest war ziemlich dumm. Also ich bin dumm als Abel, weißt du, als weißer, männlicher. So, ja, da stand da drin, ja. Ja. Ja, also, ja, ich lese mal ein bisschen was draus vor, ich hatte ja schon im Forum irgendwas vorbereitet. Schreibt sie hier, wie grotesk ist es außerdem, dass nun gerade Medienmenschen Gina-Lisa Lohfink auch noch einen daraus Vorwurf machen, steht ja, weil diese mit Medien geredet hat. Was sie dann wiederum als Beleg für eine angebliche PR-Aktion nehmen, statt hier in Lohfink einen Menschen zu erkennen, der eben versucht, sein mediales Narrativ irgendwie noch mitbestimmen zu können. Ein Narrativ, das derweil von Journalist-Innen fleißig mit den Worten wie Partygirl oder vollblusige Blondine festgekloppt wurde. Das hat sie auch gar nicht selber gemacht, das Image. Nein. Ja, weißt du, wenn du auch ganz im Gegensatz zu dem Narrativ, dass man Vergewaltigungsopfern immer glauben muss und dass ja hier ein Opfer zum Täter gemacht wird und dieser ganze Scheiß, den man uns da wochenlang hier irgendwie voll aus allen Rohren irgendwie hier geschrieben hat über diesen ganzen Scheiß. Das Ding ist halt auch, weißt du, die beiden Jungs, die sie dann vergewaltigt haben, das gefilmt haben, die stellen das dann ins Internet, bestimmt. Sehr logisch, das machen sie bestimmt. Weißt du, auch wenn diese dämlichen Fragen, die sie hier stellt, also von wegen, warum wurde die Vergangenheit dieser beiden Typen nicht in den Prozess mit einbezogen? Die Vizurek versteht einfach nicht, dass die Richterin entscheidet, was relevant ist und was nicht relevant ist. Doppelmoral, ne? Bei dem einen sagst du so, ja, das muss doch egal sein, was das für eine Person ist, sonst. Und da ist es dann so, ja, das ist doch nicht egal, was das für Personen sind. Ja, vor allem, also, wenn du jetzt anfangen könntest, offensichtlich ist ja keiner von diesen beiden Jungs da irgendwann mal belangt worden für irgendwas in der Richtung. Und wenn du jetzt anfängst, jedem das Leben zu durchleuchten, ob irgendwann mal jemand behauptet hat, dass der was Böses gemacht hat. Und wenn das zutrifft, dann betrachtest du ihn anders vor Gericht. Dann, ja, vielen Dank. Ich habe mal vor allen Dingen auch noch wieder was zu diesem Ding und ich rede da ja jetzt seit Wochen irgendwie gegen an, weil mir ja jeder irgendwie erzählen will, das sei ja jetzt überhastet gekommen und das sei ja doch schon irgendwie nötig, diese ganze Sexualstrafrechtsreform. Hier hat man es nochmal wieder von Frau Vizurek, dass das nämlich alles nicht so ist und deswegen halt auch der Titel von unserem heutigen Stream, jeder Zweck heiligt den Feminismus, dass dieser ganze Scheiß, da sind die seit Jahren hier am Pushen und hier steht es auch nochmal, wir sprechen hier nämlich von einer, weil jetzt fängt es nämlich an hier anzugeben, von einer Jahre bis jahrzehntelange Arbeit, um die Sexualstrafrechtsreform anzustoßen. Allein der Dachverband Bundesverband der Frauenberatungsstellen, die nur Bullshit schreiben und Frauennotruf in Deutschland, hat seit Jahren Kampagnen, Schmutzkampagnen, Bullshit-Kampagnen mit Vergleichen zwischen Deutschland und irgendwelchen Dritte-Welt-Ländern und Petitionsunterschriften gesammelt. Dazu kommen die bereits ebenso lang andauernden Bemühungen von AktivistInnen, nicht nur ein gesellschaftliches Verständnis für das Prinzip Nein heißt Nein, das Bullshit-Prinzip Nein heißt Nein, das hier an Banalität kaum zu überbieten, Nein heißt Nein im Prinzip, sondern auch für ein Ja heißt Ja, nämlich das, was jetzt als nächstes dann kommt, wenn es nicht genug Verurteilungen gibt wegen Nein heißt Nein, nämlich dass es dann heißt, so ja, haben sie dann mal gefragt, ob die überhaupt Bock hat, haben sie nicht, ja dann ein Jahr Freiheitsstrafe zu schaffen. Sprich, eine Kultur zu etablieren, die sexuelle Gewalt nicht normalisiert und uns dafür aber die Werkzeuge gibt, offen und selbstbestimmt mit unserer Sexualität umzugehen. Unser Zuhörer Kurt Rumpel hat es sehr schön zusammengefasst, die arme Anne, ständig denkt sie über Dinge nach und immer hat sie unglaubliches Pech dabei. Ja. Make rape culture great again. Ja, das ist nämlich hier genau dieses Ding halt eben, ne, wo ich dann auch echt denke, das darf doch nicht wahr sein. Und auch wieder diese ganzen, was jetzt halt auch richtig so in ist im Moment, so dieses, ich erfinde ein Menschenrecht, ne, das ist jetzt hier die sexuelle Selbstbestimmung, das, was auch immer das jetzt bedeuten soll, das ist jetzt hier ein Menschenrecht und das ist auch irgendwie ein Menschenrecht, was nur Frauen haben, weil ich kann mir nicht erklären, in welchem Zusammenhang irgendwo hier irgendjemand, das habe ich die damals auch immer gefragt, wenn sowas da irgendwann mal rumgetwittert wurde oder so, von wegen, sexuelle Selbstbestimmung. Ich habe mal gesagt, ja, dann gib mir noch mal ein Szenario, in dem die sexuelle Selbstbestimmung eines Mannes eingeschränkt wird oder wie woraus die bestehen kann. Weil ich nämlich nicht ralle, diesen bekloppten Spruch, sexuelle Selbstbestimmung. Also es gibt Vergewaltigungen und es ist ein Straftatbestand schon ewig. Und diese ganzen Sachen, wie der Fischer ja auch gesagt hat, die waren auch schon lange strafbar. Da braucht es auch keine Reform für. Und das, was die da jetzt immer meinen, das ist wirklich dieses, ja, da ist eine Frau und da ist irgendwas passiert, was ihr dann nicht gefallen hat, entweder währenddessen oder nachher oder so. Und das ist ja wohl ein Unrecht, wo sich die ganze Gesellschaft drum kümmern muss, das zu ändern. Darauf und es war aber keine Vergewaltigung. Weißt du, das Ding ist halt, ist das dann Stair-Rape und so eine Kacke, weißt du? Oh, der hat mich voll lange angeguckt, könnt ihr den mal bitte in den Knast werfen? Ja, und da steht ja sogar auch in dieser Istanbul-Konvention da drin, ne, von der es immer heißt, von wegen bla bla bla, die Istanbul-Konvention, wir haben sie nicht ratifiziert. Da steht ja auch schon drin, dass das quasi verbale und nonverbale Benachteiligungen irgendwie angegangen werden müssen. Aber das steht auch so im Koran, die Augen reden, die Nippel reden, die Ellenbogen reden der Frau und deswegen muss sie sich verschleiern. Also weißt du, das passt so gut in der Überleitung von Witzo und dann, weißt du, die spricht ja auch für die Burka und so. Weißt du, plus irgendwelche Gesetze, die Gummiparagraphen sind zum Ja, und von diesem Zeug hier habe ich auf jeden Fall nur den Anfang ertragen. Das ist ja irgendwie so eine Seite von Frauen aus der FDP. Habe ich auch gefunden, verlinkt auf der Facebook-Seite von den liberalen Frauen Niedersachsen. Und das ist hier von wo stand das hier? Irgendwo stand es, dass es von dieser Berit ist. Und das war die auch bei dem Parteitag von der FDP dieses Jahr irgendwas da von Feminismus geschwafelt hat und wo wir uns den Twitter-Account von der angeguckt hatten und die da irgendwelche Brianna Wu-Tweets da irgendwie rumschickt und so ein Zeug. Und das geht dann irgendwie los mit, warum Nein wenig helfen wird und es trotzdem wichtig ist. Der Fall Gian Löser-Lofink hat unabhängig vom Ausgang des Verfahrens Folgendes gezeigt. Ein Nein reicht, selbst wenn es bewiesen wurde, nicht, weil es sich auf andere Dinge als den Akt der Penetration beziehen könnte, ja. Da fällt einem, also die mangelnde Kompetenz von Leuten, die sich zu sowas äußern. Wofür haben wir Richter? Wofür haben wir Staatsanwälte? Wofür, oder Staatsanwältinnen und Richterinnen sogar in dem Fall, bei dem Gina-Lisa-Verfahren? Ja? Damit, weil wir Spezialisten haben, die sich um sowas kümmern, die sich den ganzen Tag nur um die Auslegung der Gesetze kümmern. Und die müssen solche Sorgfalt an den Tag legen, weil du sonst ruckzuck jemanden... Um Fakten, ne, was man da überhaupt beweisen kann und so. Die haben sich ja dieses Video angeguckt, was ja irgendwie stundenlang sein soll und so. Ne? Das war auch sowas, wo man anfangs nie von gehört hat. Da hieß es immer nur, es gäbe ein Video, in dem ganz deutlich wird, dass sie das ablehnt und nicht möchte, was da mit ihr passiert. Das war in den ersten Wochen überall Thema. Ja, und in einem anderen Artikel stand, dass das ja auch irgendwie so eine Art offenes Geheimnis war, dass man die Alte buchen konnte, sozusagen. Ja? Dass sobald da irgendwelche bekannten Leute dabei waren, dass sie dann sofort dabei waren. Ja? Sich also, in der sozialen Hierarchie nach oben vögeln wollte. Ja, und der Typ, dieser Pardis F., der hat ja da auch irgendwie behauptet, dass er sich irgendwie als Profifußballer des VfL Wolfsburg oder so ausgegeben hätte, wo sie dann sofort drauf angesprungen wäre. Weil sein Kumpel Jerome Boateng ihn da irgendwie schon gewarnt hätte, dass sie da irgendwie drauf steht oder so. Ja, das ist auf jeden Fall schon wieder Quatsch. Und jetzt mittlerweile weiß ich halt eben auch, warum ich so einen Quatsch da irgendwie lesen muss bei der FDP in Niedersachsen. Und das ist, glaube ich, wegen dieser Dame hier. Vor allem Landtagsabgeordnete. Na, es wäre ja auch schlaue Taktik von den Social Justice Warriors, wenn sie überall jemanden hinschicken. Ja, definitiv, ja. Überall und deine Klauen. Das ist denn hier nämlich Klauen so ein Ding, Nein heißt Nein, hier vom April. ja gut, jetzt brauchen sie sowas ja nicht mehr schreiben und das ist ja auch wieder 100% von den Talking Points hier alle dabei. Bla bla bla, Istanbul-Konvention haben wir nicht gelesen, wissen wir aber, da hinken wir hinter anderen Ländern, die schon deutlich weiter sind. Was auch immer, ey. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Weißt du, das Ding mit den Menschenrechten, Nein heißt Nein, wurde ohne Gegenstimme verabschiedet. Und bei der Armenien-Resolution hattest du Gegenstimmen. Das ist eigentlich so widerwärtig, was Big Vagina da macht. Das ist keine Ahnung, Alter. Ja, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Dame ja auch der Grund dafür ist, warum auf dieser Facebook-Seite von der Fraktion da irgendwelche Veranstaltungen zum Thema Hate Speech beworben werden und sowas. Von wegen, Hass hat im Internet nichts verloren und so ein Kram. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. mehr Hass ins Internet. Ich bin der Meinung, dass wenn du Hass im Internet abladest, dass du weniger geneigt bist, dumme Kacke in deinem echten Leben zu machen. Und dass das, was im Internet passiert, im Internet bleiben sollte. Das sollte es als Regel geben. Dagegen steht aber Frau Wiezoreks Definition, dass auch virtuelle Gewalt reale Gewalt ist. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist so ähnlich wie, also das hört sich vielleicht counterintuitive an, aber weißt du, bei Pornografie hieß es ja am Anfang auch, dass es Vergewaltigungstraining sozusagen. Und im Endeffekt hat sich gezeigt, überall wo Pornografie verbreitet ist, geht Vergewaltigung runter. Meine Meinung ist, dass wenn du einfach nur deinen Frust sozusagen im Internet einfach nur so abladen kannst, hilft es sozusagen, die Gesellschaft friedlicher zu machen. Das ist, ja. Also das ist mein Claim sozusagen. Meine Theorie. Ja, ich sehe das ja mit Computerspielen auch ähnlich. Wenn du deine Wut in 3 Runden Counter-Strike abreagieren kannst auf irgendwas, dann hast du eine gute Tat getan, weil dann scheißt du nicht deine Frau zusammen oder deinen Hund oder was weiß ich. Ja. Ja. Und zu dem Wiezorek sagt hier unser Zuhörer, Zuschauer Aranxo, der hat auf Geschlechter allerlei in einem ziemlich guten Artikel, den habe ich auch gelesen, geschrieben, wo er die offenen Fragen aus Wiezoreks Artikel zu dem Thema Gina Lisa beantwortet. Geschlechter allerlei kann ich sowieso nur empfehlen, da sind immer interessante Sachen drauf, aber der Artikel ist auch wirklich gut. Ja, das ist dieser hier, ne? Was? Ich hab den schon mal. Achso, du hast den. Ich war noch auf dem anderen Fenster mit dem Chat. Genau, der ist super. Ja. Leseempfehlung. Ja, das ist hier. So ein Ding ist schon ein bisschen älter hier. Ja, wohl noch nicht so alt, von Juni. Warum viele Vergewaltiger nicht wahrhaben wollen, dass sie Vergewaltiger sind. Ich habe den aber nicht gelesen, nur das war von Avid, glaube ich. Ja, ich bin aber auch nicht zum Lesen gekommen. Ich fand nur die Überschrift so schön, aber wie gesagt, durch die Con-Leaks wurde ich stark abgelenkt. Aber einfach die Überschrift ist halt schon schön. Du glaubst nicht, dass du Vergewaltiger bist, weil sie hat ein Bier getrunken, sie hat sogar 2 Bier getrunken und dann konnte sie eigentlich keinen Konsent geben. Ein Satz, den man immer wieder hört, ist, ich dachte, sie wollte es auch, ja. Ist da vielleicht die Frau irgendwie in der Pflicht, eventuell sich ein bisschen klarer dann da bemerkbar zu machen? Einfach Nein zu sagen. Oder ist das jetzt schon Vergewaltigungsentschuldigung, was ich hier mache? Vor allem ist es doch auch wieder total scheinheilig. Also ich meine, dass die tun doch geradezu so, als würden die Frauen, die sich samstags den Kopf zusaufen in der Disco, nicht auch darauf spekulieren, auf Sex. Nein, das ist nie vorgekommen. Ist noch nie vorgekommen, die dann hackedicht irgendwie versuchen, dir irgendwie schon in der Disco. Nein. Nein, das ist noch nie vorgekommen. Also Frauen sind rein und pure und die Männer, die wollen sie beflecken und beschanden und deswegen sind Feministinnen noch pro Burka. Weil Selbstbestimmung, cause reasons. Die haben noch nie eine kreischende Horde Junggesellenabschiedsidioten in Frankfurt-Sachsenhausen erlebt. Das ist wirklich... Da fällt mir auch immer dieser Fakt ein, dass männliche Stripper es oftmals vorziehen, in schwulen Stripclubs zu strippen, weil es nicht möglich ist, in Stripclubs, wo Frauen hingehen, das durchzusetzen, dass Frauen die Männer nicht anfassen, weil sie nicht in der Lage dazu sind. Und wenn du in einen Stripclub gehst, wo eine Frau tanzt, und du glaubst, dass du sie anfassen kannst, dann fliegst du so schnell raus, keine Ahnung. Verlierst im Zweifelsfall noch ein paar Zähne, wenn du sie an den falschen Stellen anfasst. Ja, also und bei in Frauen-Stripclubs kann man das nicht umsetzen, weißt du, keine Ahnung. Das ist doch immer schwierig, Frauen umzusetzen, hat der Ubisoft schon gesagt. In Assassin's Creed konnten die auch keine Frau einbauen, weil die Physik zu schwierig umzusetzen. Ja, das stimmt. Also ich finde auch der Burkini ist eine super Idee. Also ich finde es auch. Und ich finde auch vom Animationsstandpunkt her hast du viel weniger Muskelgruppen, die du animieren kannst. Du musst eigentlich einfach nur einen Sack animieren mit einem Kopf dran. Ja, das finde ich gut. Und was wir machen sollten, von 14 bis 15 Uhr Burkini-Pflicht für Männer in der Öffentlichkeit. Das würde dann sozusagen die Empathie der Männer stärken. Das fände ich gut. Da brauchen wir ein Gesetz für. Ja, und vielleicht sollten auch die deutschen Frauen alle mal ein paar Monate mit der Burka rumrennen. Vielleicht mögen sie es ja. Ja, genau, weil das würde helfen. Das würde einfach helfen, die Diversität voranzubringen endlich mal. Auch die tolerante Toleranz. Ja, Ja, und am besten führen wir das einfach mal probeweise so irgendwie für unbestimmte Zeit ein. Nein, wir machen das nächstes Jahr, machen wir das von Juni bis August ist der erste Probezeitraum und dann kann es verlängert werden, wenn es genug Leuten gefällt. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Aber dann ist natürlich verpflichtend in den 3 Monaten. Und wer ohne Burka oder Burkini erwischt wird, der kriegt 10 Stockhiebe und bei Zuwiderhandlung Peitsche. Öffentlich. Ja? Also wir müssen das auch so ein bisschen mit den nötigen Werkzeugen versehen. Ja, das geht ja sonst auch nicht. Also, ja, oder auch vielleicht, um jetzt schon mal zu prüfen, quasi, ob das mit der Wehrpflichtwiedereinführung so eine gute Idee ist, vielleicht einfach mal mit den Frauen anfangen. Ja. Und an jeden Satz ein Praise be upon his name anhängen. Das wäre auch gut. Anne ist die Beste. Ich verstehe ja so dieses theoretische Argument auch, du lebst in der freien Gesellschaft und es ist deine Entscheidung, das Ding zu tragen. Das Problem kommt aber, dass der überwiegende Anteil der Frauen, die auf der Erde leben, die das Ding tragen, das tragen müssen, weil sie sonst von der Gesellschaft geächtet werden oder tatsächlich körperliche Strafen zu fürchten haben. Deswegen finde ich das einfach nur extrem geschmacklos, wenn man das trägt. Es hat nichts damit zu tun, dass ich dir irgendwas wegnehmen will. Ich finde es einfach nur geschmacklos. Das finde ich so, wie wenn du in einer SS-Uniform rumläufst. So, ja, nicht genau so, aber das aber, ist halt eben das Ding. Oder auch bei ich hätte, glaube ich, auch irgendwann mal erzählt, es gibt so viele Sachen irgendwie, wo man sich über die Leute aufregen kann, wenn die das irgendwie anhaben. Ne? Also zum Beispiel, bei mir in Hannover ist auch ein großes Schützenfest und wenn die da irgendwie mit ihren Schützenklamotten irgendwie durch die Gegend rennen, dann werden sie teilweise auch komisch angeguckt von irgendwelchen Leuten, ne? Die dann irgendwie ein Problem mit Schießsport haben und das irgendwie für moralisch schlecht halten oder so ein Zeug. Ne? Ja. Weil theoretisch soll jeder machen, was er möchte. Jeder. Aber dann muss man auch in alle Richtungen gehen. Und generell finde ich halt so gesellschaftsschädigende Ideologien, die auch die Demokratie gerne auflösen wollen würden, die Türkei oder so, keine Ahnung, vielleicht kennt man sie aus Nachrichten, halt fragwürdig, wenn du so eine Ideologie anhängst. Keine Ahnung. Und hier wird auch immer viel jetzt vertauscht. Ne? Also es ging ja eigentlich um dieses Burka-Verbot und jetzt heißt es hier Burkini, was ja aber was anderes ist. Also Burka ja, ist ja da, Gesichtsverschleierung. Da geht es halt um das konkrete Verbot. In Südfrankreich haben ja einige Gemeinden das verboten halt und da gab es dieses Video von den Polizisten, die Frau dazu zwingen, halt das Ding abzulegen. Ja, schon es wird halt die ganze Zeit jetzt immer so vermischt, als würden wir hier in Deutschland auch darüber reden, dass man den Leuten vorschreibt, was sie beim Baden zu tragen haben. Aber das steht hier überhaupt gar nicht zur Debatte. Ja gut, es gab doch diesen einen Fall irgendwo in Ostdeutschland, wo 2 Frauen der Therme verwiesen worden sind. Wegen so einem Dings, weil die gesagt haben, das ist hier so nicht Usus und möchten wir nicht. Ja, meinetwegen, das kann ja auch Hausrecht sein. Dann. Ja, eben, sehe ich auch so, wenn das Hausrecht ist, ist das Hausrecht. Jede Disco verbietet dir den Eintritt anhand von irgendwelchen willkürlichen Kriterien, wenn du nicht die Klamotten anhast, die reinpassen. Ja, ich sag mal, wenn ich hier zum FKK-Strand gehe und sage, nee, ich habe aber keinen Bock auf FKK, aber ich will ja trotzdem baden, dann müssen die mich da ja auch nicht baden lassen. Und ich dachte, dass der Vorfall in Deutschland, dass es sogar so gewesen ist, dass sie sich beschwert haben, dass sie Kommentare bekommen haben für den Burkini und dann der Bademeister meinte, dass sie bitte beim nächsten Mal ohne Burkini kommen sollen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Aber wie furchtbar. Was für ein furchtbarer Ratschlag. Oh Gott. Ja. Weißt du. Ah, meine Güte, ey. Aber das riecht mich auf jeden Fall auch auf diese Vermischung schon wieder. Dass die Leute dann darüber lachen und sagen, so egal, die Leute baden. Dazu fällt mir halt auch diese kleine Schnurre aus Xanten ein, wo irgendwie 5 junge Männer südländischer Herkunft irgendwie aus dem Badesee kamen und da dann Leute zusammengestaucht haben und Frauen auch, sie sollen sich was Ordentliches anziehen und Schlampen und was weiß ich. Also, ja, das ist ja auch das Ding. Dieser Burkini ist ja nicht nur dieses religiöse Zeichen, sondern der zeigt ja auch, ich bin eine bessere Frau als die, die keinen trägt. Das finde ich eigentlich das, was am schlimmsten an dieser Sache ist. So, ich bin moral hochstehend, ich trage eine Burka. Oder? Ja, aber ich bin reiner als du. Genau, und das allein schon, da wieder diese dämliche Zerteilung von allem. Ne? Die reineren und Kram. Also wenn man sich diese Biografie von Ayaan Hirsi Ali, die ich ja auch schon mehrfach hier geschildert habe, die halt wirklich genial ist, also richtig interessant, was das angeht. Da beschreibt sie das halt auch genauso, dass sie halt irgendwann gesagt haben, so hey, hier, du bist unrein, und dann haben sie dann da beschnitten und so ein Zeug und gesagt, sie soll sich verschleiern. Und teilweise hat sie das dann sogar noch weitergetrieben, als es eigentlich müsste, in den Ländern, wo sie da war, weil das halt auch so eine Herausforderung dann irgendwie wird, ne? So besonders rein zu sein. Ja, das mit dem was ich hier auf jeden Fall auch so hässlich finde, ist diese Fresse die ganze Zeit, die sie hier zieht. So, ne? Ich bin hier die Expertin für irgendwelche Frauen aus einem anderen Kulturkreis. Ich erkläre jetzt mal, was mit denen hier irgendwie Phase ist und dass ihr bekloppt und ignorant seid, ihr bekloppten Männer und so. Und also, warum ihr überhaupt sitzt, Anne Witzurek, Aktivistin. Ja. So, Burkini und Burka ist einfach nur, ich bin, keine Ahnung, einen halben Zentimeter vom Dschihad entfernt, mit den Leuten, die ich kenne, mit denen ich rumhänge, mit meiner Familie, und keine Ahnung, das ist eigentlich alles, das ist, was ich da sehe. Und ich weiß auch, dass, keine Ahnung, dass es auch Nonnen gibt, den ganzen anderen Kram, aber ich mag es irgendwie nicht. Wenn es irgendwie klappen würde, dass man sagt, komm, wir schauen, dass wir 3 Monate keinen Terroranschlag haben, und dann würde ich gerne auch meine Burka tragen, dann würde ich sagen, go. Aber wenn sie das versuchen würden, dann würden sie in 100 Jahren noch keine Burka anziehen können. Wenn sie einfach nur auf 3 Monate keinen Anschlag warten würden. Aber du hast aber auch vergessen, dass Dschihad gar nicht heiliger Krieg bedeutet, sondern Streben. Das haben wir doch von den Datteltätern erklärt bekommen, dass das alles, das ist wir da ein Wort völlig missverstehen. Ja, und Lebensraum hat bei den Deutschen auch eigentlich eine ganz positive Bedeutung gehabt. Und die meisten Leute haben das nur falsch aufgenommen. Weißt du? Lebensraum. Das war eigentlich ein richtig positives Projekt. Aber so viele Menschen haben die Deutschen dafür gemobbt, dass sie mehr Lebensraum haben wollten. Und ich weiß auch nicht, da war so viel Germanophobie, weißt du? So kommt mir das rüber, keine Ahnung. Eigentlich ein guter Zeitpunkt, um Sally zu begrüßen. Hallo Sally. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ich will gerne, dass er was für mich singt, weil ich Geburtstag hatte. Oh je, ich kann aber nicht singen. Ich will, dass ihr... Warte, nein, stopp. Ich will, dass ihr im Kanon singt. Wisst ihr, was das ist? Im Kanon. Oh Gott. Oh je. Hejo, spann den Wagen an. Oh je. Oh Gott. Das wird so nicht getriggert, du. Hejo, spann den Wagen an, sieh, der Wind trägt Regen übers Land. Hejo, spann den Wagen an, denn der Wind treibt Regen übers Land. Hol die Garten, denn der Wind trägt Regen übers Land. Geht auch an Sally über alles. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. So, ja, und jetzt gucken wir uns. Das ist auch richtig bescheuerter Quatsch hier, wo dann hier irgendwie, weil BuzzFeed uns erklärt wird, hier, die Männer ziehen sich auch irgendwie was an, ja, zum Surfen. Zum Surfen wahrscheinlich in irgendwelchem arschkalten Wasser. Ja, weil du es sonst unter Kühlung bekommst. Und nicht, weil du. Keine Ahnung. Lol, da ist Mulder. Ja. Das mit den Nikolaus-Kostümen. Entweder, also mal ganz grundsätzlich, wenn euch kein guter Vergleich zu was einfällt, dann macht keinen. Weil Nikolaus-Kostüme und Neoprenanzüge mit der Burka und dem Burkini zu vergleichen, ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann in dem Fall. Ja, hier, das ist keine Ahnung, das ist eine PR-Aktion in meinen Augen. Dass du dich da hinsetzt und so ganz freundlich und tust, keine Ahnung, und dann tust du die Polizei rufen und dann kannst du Fettbilder machen. So kommt mir das vor, keine Ahnung. Ja, wie das ja teilweise läuft, ne? Was war dieses Ding da von Black Lives Matter, wo sie da irgendwie rausgeschnitten haben, macht hier keine Gewalt oder so, sondern und dann danach kam dann aber der Spruch, irgendwie geht in die Vorstand und macht da Gewalt. Ja, weißt du, keine Ahnung, es ist einfach. Es ist einfach scheiße. Dann sollen die muslimischen Frauen doch Neoprenanzüge tragen. Was ich auch lustig finde, ist, dass sie hier das Gesicht von der Dame auspixeln, aber von den ganzen anderen Leuten hier nicht. Ich weiß nicht, egal auf welcher Seite man ist, irgendwie hat man wegen irgendwas die Arschkarte gezogen, aber letztendlich finde ich, dass man in der liberalen Gesellschaft das einfach aushalten muss. Weil wenn es um Verbot geht, dann, ich meine, moralische Fragen und was weiß ich und ob das ein Unterdrückungsinstrument ist, hin oder her. Aber ich finde einfach, okay, es gibt halt so Leute, aber die muss man halt leider aushalten. Ja, also bei mir ist halt die Grenze, ob das das ganze Gesicht halt verhüllt. Das finde ich geht einfach entschieden zu weit. Ja. Also bei mir ist die Grenze, ob die Leute, die dieses Kleidungsstück vertreten, noch weitere Dinge vertreten und die in meine Gesellschaft einbringen wollen, ohne dass ich eine Kontrolle darüber habe. Ja, aber das kannst sagen du halt wir es mal in, ganz vorsichtig. Das kannst du halt nicht ins, in ein Verbot gießen. Ne? Nein, natürlich nicht. Nee. Aber es kann ich, ja, in, meine also ich persönliche, jetzt... in meine persönliche Einschätzung. Ich habe ja letzte Woche auch noch gesagt, ich weiß es auch jetzt noch nicht, weil, ob ich jemandem verbieten will, sich zu kleiden, wie er will. Oder ob ich dieses Kleidungsstück verbieten will oder ob ich, wie auch immer. Ne? Also ich bin ja, mir immer noch nicht sicher, weiß, aber grundsätzlich... Nur verbieten, wenn sie ihr ganzes Gesicht damit verhüllen. Hm. Dann will ich ihnen das verbieten. Ansonsten ja, gut, aber es gibt ja auch... sich aber trotzdem auf. Ja. Also bei der Diskussion finde ich es halt einfach nur wichtig, dass man einfach auch ein bisschen so mehr oder weniger akzeptiert, dass es nicht unbedingt nur so eine Islamdebatte ist, sondern einfach eine konservativ-Religion-Debatte, also mehr als eine Islam-Debatte sein soll. Weil die Leute dann auf der Gegnerseite, sag ich mal, die sowas in Schutz nehmen, wie diese Anne Witzo irgendwas, die nutzen das halt selber dann für ihr, sag ich mal, für ihr Idealbild von, was weiß ich, Akzeptanz und bla und der Kampf gegen Islamophobe und bla bla bla und der ganze Scheiß. Und checken halt selber nicht, dass sie eigentlich die Leute schützen, die dann in deren Ländern sofort in Knast kommen würden. Also ja. Das ist da eh das so das Perverse an der ganzen Sache. Ja, ja also, so bei Homosexuellen und bei diesen ganzen Themen. Ne? Also ich würde mich sozusagen, ich könnte mich damit anfreunden, wenn ich das Gefühl habe, dass sozusagen mehr am Zwang, dass es in anderen Ländern das gibt, dass dieser Zwang, dass der abgeschafft wird, dann kann ich mich eher damit anfreunden. Ich selber persönlich muss auch sagen, würde ich mir der Staat ein bestimmtes Kleidungsstück verbieten, ich wäre sehr dazu geneigt, gerade das Kleidungsstück anzuziehen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, aber das Problem, was ich halt dahinter sehe, ist einfach konservativ, religiös mag ich einfach nicht. Und ich finde... ob das jetzt eine Nonne ist oder ob das eine Muslima ist, wenn du so stark religiöse Symbole nach außen tragen musst, bist du mir suspekt als Person, weil du indoktriniert bist, einfach so. Naja, bei der Nonne sehe ich das noch ein bisschen anders, weil die sich ja für ein Leben in Introspektion im Endeffekt entscheidet. Die geht nicht irgendwie, also die nimmt am weltlichen Leben nicht so teil, wie das die Menschen tun, die halt als Privatperson so eine Uniform tragen. Im Christentum gibt es eigentlich keine Leute, die als Privatperson irgendwelchen Kleidervorschriften unterworfen sind. Wenn ich mich jetzt, nö. Also gibt ja dann nur in Funktion Messdiener, Priester, Nonnen, Mönche. In Funktion, ja. Ich bin immer pro Diskriminierung von jeglicher Form von Religion, muss ich aber auch dazu sagen. Okay. Ja, aber das ist ja auch Blödsinn, das haben wir ja gesehen in der Sowjetunion, dass das auch zu nichts führt, im Zweifelsfall nur zu einem Backlash, wo ja, es dann noch schlimmer wird danach. Wenn ja, man braucht es nicht verfolgen, aber man braucht es auch nicht irgendwie fördern. Es muss kein Wort zum Sonntag im Fernsehen kommen und das, was weiß ich, ja, klar. Ja, dieses hier ist auch sehr schön und sehr bezeichnend. Hier aus der Tagesanzeige die Hashtag Feministen und dann hier mit dem besten Bild, was man dafür finden kann. Hier der Fernsehturm von Berlin und hier vorne so drei Tanten, die sich hier irgendwie selber fotografieren. Das ist wirklich die Hashtag Feministen. Das ohne Witz, wenn man das Studium nicht schafft, dann kann man ja ein Aktivist werden. Ist das eigentlich ein unvorteilhaftes Bild oder ist Vizo in letzter Zeit viel Eis? Also, ja, ich glaube, die war schon immer so breit, aber da will ich eigentlich gar nicht groß drüber unterhalten. Nein, das war nur eine Frage. Ja, ich auf jeden Fall hier Kai Müller, ne? Also echt super Bild, muss ich wirklich sagen. Das ist perfekt getroffen. Also ich weiß nicht, ob das deine Idee war, aber das ist genau diese Leute. Ne? Also jede Menge Freizeit hier und Selbstbezogenheit und Berlin und so, alles perfekt gecaptured, muss man echt vielleicht sagen. Vielleicht war das jetzt ableistisch und er hat halt irgendwie Chromosom zu viel oder so. Weißt du? Den Beitrag habe ich nicht gelesen, wer hat den denn geteilt? Und Ausrufezeichen begleiten ihre Statements. Jawohl. Also ich habe ihn gelesen, aber es ist halt Aufschrei und noch ein Aufschrei und ausnahmslos und Feminismus ist immer noch wichtig. Und es geht nicht immer nur gegen weiße Männer, sondern auch gegen alle Männer, keine Ahnung. 60.000 Beiträge dazu getwittert. Cause Feminism Lives Matters, keine Ahnung. Es ist als schwarze Frau erlebe ich einen anderen Sexismus als weiße Frauen. Also ich persönlich hatte in dem Moment das Gefühl, dass der Beitrag eher darum gehandelt hat, die Kiefer vielleicht noch ein bisschen zu schillen, weil die sich ja gegenseitig auch in die Medien pushen müssen. Weißt du, das hatte ich so ein Stück weit so. Also wir die alten Feministinnen sind wichtig, aber nur die, die unsere Allies sind und wir wollen Distanz zu Alice Schwarzer, weil die hat was gegen, also die hat den Islam kritisiert und ist die Religion des Friedens und nichts sonst und Christentum war immer schlecht und nicht gut und andersrum auch nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht. Der Witz ist ja, dass sie so schreibt, gegen die Exotisierung und sowas. Aber wer exotisiert immer die Ausländer und was weiß ich? Das kommt ja gerade eher von den nicht-liberalen Leuten, die halt meistens halt links ist, von den Grünen und sowas. Wenn ihr euch noch an meine Geschichte erzählt. Oh, Exoten, das wollen wir hier von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich so, was? Ja. Exotisierung. Und nicht, weil ich selber irgendwer bin oder was darstelle, sondern weil ich... Ja, genau, weil es ist halt nicht mehr wichtig irgendwie, das, was du drauf hast und so eine Scheiße, sondern irgendwie erstmal, oh, gehörst du zu einer Opfergruppe, die gefühlt irgendwie diskriminiert wird, hier bitte, kriegst du die Stelle. Ach so, du kommst aus dem Elternhaus mit einem Einkommen von 500.000 Euro, egal, du bist eine Frau. So, hä? Ja. Guru. Ja, we was kings. Das ist halt ich es ist auch nicht. Dieser Blick auf die anderen, die jüngere Frauen wie Vizorek und Medusa abstößt. Diese platte Aufteilung in ein Wir und ein Ihr. Oh Gott, diese Projektion, ich kann sie nicht halten. Das ist so geil. Erst irgendwie sagen, ja, ich bin ganz was Besonderes, ich gehöre der und der Gruppe an und dann irgendwie... Ja. Wir sind Netzaktivistinnen und ihr müsst uns zuhören. Ach ja. Das müsste euch mal... Vizorek ist sehr gefragt. Netzaktivistin, ich sitze vorm Computer und tipp rum. Ja. What? Nee, das ist ziemlich Handy professionell. Oder Handy, ja genau. Wahrscheinlich noch mit der Sprachausgabe, weil sie zu faul ist zu tippen. Und wie sich so selbst inszenieren. Sie ist die aktuelle Stimme des modernen Feminismus. Yay! Yeah! Ja. Dankeschön. Listen and ja, mehr braucht auch nicht Wissen dazu. Das muss ich aber sagen, ist eine wahre Aussage. Und dann wundern sie sich, dass die Leute sagen, Feminismus ist Krebs oder was. Weißt du, keine Ahnung. Dann wundern sie sich, wenn das Poster-Girl ist, weißt du? Vor allen Dingen, das ist hier irgendwie der Aufmacher hier. Anne Vizorek ist sehr gefragt, öffnet Rita die Moderatorin den Abend in Unna. Sie ist die aktuelle Stimme des modernen Feminismus. Erster Applaus. Zurück lächelnd. Der Satz dann unten, also beim nächsten Ding ist ganz geil. Sie selbst sei im Internet auf Gedanken von amerikanischen Feministinnen gestoßen. Also das sagt ja schon alles. Ja, das hat klar machen, so denke ich auch. Sie da von Feministing, also von der Seite von Jessica Valenti, irgendwie darauf gekommen wäre, auf den ganzen Kram. Finde ich gut. Ideologische Weltbilder. Das ist so intellektuelle Horror-Freak-Show. Kann man sich ja, aber erst als ich Scientologe wurde, habe ich verstanden, dass ich schon immer Scientologe war. Ja, genau. Ganz witzig, ich hatte gestern Besuch von einem guten Freund von mir, der ist auch Redakteur von einer Tageszeitung und der hat auch Soziologie studiert und der hat auch was ganz Geiles erzählt, zum Beispiel, der muss ja auch immer so Korrektur machen und so ein Fuck. Und der hat zum Beispiel gesagt, den kotzt es immer an, wenn er dann Artikel und sowas, die ihn eingereicht werden, die, wo so drin steht, keine Ahnung, die Schülerinnen und Schüler haben bla bla bla und die Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrerinnen und Lehrer haben dann daraufhin das und das und der hat gemeint, das kotzt den an, das streicht einfach durch, nimm verfickt nochmal generisches Maskulinum. Das versteht doch jeder, dass dann auch Frauen damit gemeint sind. Ja, man kann auch die Lehrkräfte schreiben zum Beispiel, ja, oder so. Sowas. Aber ich weiß nicht, dass die Leute immer gleich so denken, wenn du nicht auch Frauen benennst, weißt du, wie diesen Professorinnentag oder was auch immer das mal war, hier an deutschen Unis, wo sich alle Professorinnen nennen mussten, dass die halt alle dann gleich so denken, wenn man das nicht sagt, dass man das natürlich dann auch so ausschließt, so mit Absicht. Ja, aber also, das ist sorry. Doch genau die Schere im Kopf, gegen die wir die ganze Zeit hier auch anreden. Ob das jetzt da in dem Bereich Printmedien ist oder bei Computerspielen. Wenn du nur ein Klima schaffst, in dem gewisse Sachen schon als anrüchig oder ekelhaft gelten, die vor 20 Jahren ganz normal gewesen wären, dann hast du halt diese Schere im Kopf und dann fangen alle Leute an, Binnen-Is und Sternchen zu benutzen oder keine Ahnung, irgendwelche Token in ihre Spiele einzubauen, damit sie halt den Stress nicht haben. Und das ist halt die Art und Weise, wie diese Seilschaften Macht erringen. Das ja, ist damit die keine Kontroverse. Kern. Ja. Genau, man will halt einfach keine Kontroverse und das ist ja letztendlich Political Correctness. Ja, weil da arbeiten Neoliberalismus. Da arbeitet Neoliberalismus mit Ideologie wunderbar zusammen, ja, mit antikapitalistischer angeblicher Ideologie, weil der Neoliberalismus will Geld und Geld kriegst du nicht, wenn du deine Zeit mit irgendwelchem Stress dich aufhältst. Ja. Und deswegen versuchst du halt den einfachsten Weg zu fahren und dann machst du halt irgendwelche Token-Charaktere oder Möglichkeiten, baust in deine Spiele ein, damit du halt keinen Stress kriegst. Oder schreibst halt Lehrerinnen und Sternchen LGBTQ+. Ja, also ich gebe den Leuten durchaus zu, dass sie das selber auch für wichtig halten, diesen ganzen Quatsch. Ja, aber das ist doch so. Aber der Stalin hielt seinen Quatsch auch für wichtig. Ja, das heißt, dass sie das nicht für wichtig halten. Oder dass das alles nur zum Geldmachen ist. Der Feminismus ist das Mittel zum. Zweikeil liegt den Feminismus, genau. Aber das ist halt auch das dieser Netz Sprachcode. Das ist für die Feministen ein Gegengewicht zur Wirklichkeit. Das ist auch ein super Spruch. Ja, Moment. Entweder virtuelle Gewalt im Netz ist auch Gewalt. Oder das Netz ist ein Gegengewicht zur Wirklichkeit, aber beides ist schwierig, Frau Wiezurek, erklären Sie. Ja, ich denke mal, das deutet ja schon darauf hin, in Ihrem Safe Space ist halt schöner, ne? Ein System, das nicht für die Gesellschaft unterschiedliche Privilegien verteilt, sondern für alle gleich funktioniert. Ja, das ist nicht genau, in unserem Safe Space. Blocke die Block. Ja. Ein Ort, wo sie gehört werden. Es sei denn, sie haben nicht geblockt. Aktionen starten, was für Aktions... Hä? Na klar, Campus-Rassismus, Aufschrei, ausnahmslos, typisch Typen. Die machen doch ständig solche Hashtags. Habe ich euch mal erzählt von einer Freundin von mir, die war in so einem, also eine Studentin und die kommt aus Luxemburg und die war da auch in so einem von den luxemburgerischen SPD in der Jungpartei irgendwie. Und die hatten so eine Aktion, dass halt am ersten Partytag, den sie da hatten, das ist bei denen, glaube ich, immer freitags, in so einem Clubhaus oder sowas, dass sie da Kondome verteilen wollten. Und dann durften die, irgendwie haben sie es hingekriegt, dass sie selber was aufdrucken konnten. Und dann haben sie halt so ein Motiv hier, so Missionarstellung oder Cowgirl-Style. Und dann gab es Leute, also gerade Frauen, so Feministen, die haben sich dann aufgeregt, weil man dann so das Gender erkennen konnte, dass es nicht genderneutral ist. Und dann wollten sie nicht, dass man halt die Positionen draufdruckt auf Kondome, die sie auf Partys verteilen sollten. Und ich frag mich dann so, sag mal, wen interessiert denn das? Hey, hier, weißt, die laufen dann so hin zu der Party, da machen gerade zwei rum, stecken sich schon die Hand gegenseitig in die Hose und dann gibst du denen das Kondom, wo die Cowgirl-Stellung da ist und dann kommt wahrscheinlich so ein Spruch, also das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich wollte eigentlich gerade mit dem bumsen, aber jetzt habt ihr die patriarchalen Machtverhältnisse mir wieder dargezeigt. Was ist das für eine Scheiße? Ja, oder die ganzen Lesben sagen dann, da kann ich ja jetzt gar nichts mit anfangen. Ja, genau, mit dem Kondom. Oder in die Zunge rein. Oh Mann, ey, ja, das ist auch geil hier, auf die Realität einzuwirken. Nicht die Realität abzubilden, richtig oder so, ne? Sondern auf die Realität einzuwirken. Das ist das, was die machen. Es hört sich an wie ein Schizophrener, der auf der Geschlossenen hockt, der mit dem Doktor redet und sagt, versuche auf die Realität einzuwirken und wieder meinen normalen Rhythmus in Gang zu bekommen. Keine Ahnung. die Realität einwirken. Was ist das denn, dass du in deinem Kopf ein Traum-Lala-Wunderland hast, dich ins Netz flüchtest und dann Angst hast, dass du nicht auf die Realität, dass irgendwie, keine Ahnung, dass du nicht einwirken kannst auf die Realität. Dazu ist mir ein super Kunstwort eingefallen. Vizophrenie. Vizophrenie, ja. Lol. Ja, so die Richtung, ohne Spaß. Es hört sich für mich an wie jemand, der Probleme im Kopf hat. Weißt du, keine Ahnung, Vizophrenie. Der muss ich dir ja, Vizophrenie ist, wenn du laufendes Kindchenschema bist und gleichzeitig irgendwie meinst, Leute, die Gesellschaft wäre irgendwie an die Frau eingestellt. Aber... Ja, geil, was auch mein Kumpel, also der Redakteur, gesagt hat, wenn Feminismus politisiert wird, dann dauert Gleichstellung noch länger. Weil, ja, es ist halt so, es gibt halt, Leute können auch gar nichts damit anfangen, ja. Wenn ich so Leuten von dieser ganzen Gender-Debatte erzähle und so eine Scheiße, die wissen gar nicht, was da so für ein Problem jetzt ist, weißt? Aber das checkt auch niemand. Und da ändert sich ja dann irgendwie letztendlich doch nichts, weil die Leute, denen ist es ja scheißegal, teilweise, weil die einfach nur Geld verdienen wollen, also Publisher und was weiß ich und so weiter. Ich meine, ein paar von den Themen haben ja auch einen wahren Kern. Wenn du jetzt irgendwie in dem 0,1% oder 1% oder was es war, Transgender bist, dann bringt es dir aber auch nichts, dass Witzurek einen Buchvertrag hat. Weißt du? Ja, überhaupt nichts bringt das den Leuten, diesen Feminismus-Kram. Ja, also, weißt du, das ist halt auch so, ich keine Ahnung, ich habe Angst, dass mich Julie Bindel in Lager steckt. Ja, und wie gesagt, weißt, wenn es irgendwie, guck mal, welche Feministin redet so über Malta und zeigt so Solidarität, weißt du, das ist ja eigentlich so die letzte, sag ich mal, mehr oder weniger krasse Bastion für Frauenrechte, die halt da mehr oder weniger so mit den Füßen getreten werden, weil die ja abnormal katholisch sind, das ist total religiös, aber ja, davon Polen hörst auch. Du halt nichts, weißt? Ja, genau, in Polen auch teilweise, das sind ja auch Katholiken, lol. Ja, aber also du siehst da nicht so... Gesellschaft als relativ frei, weißt du, eigentlich bei der erlebt. Bei der Brexit-Scheiße und sowas heißt es dann immer so, hey, Europa, Werte, Werte, aber dann so Aufschrei im Zug passiert. Oh cool, Abtreibungsgesetz wird in dem Land verschärft. So, ja, ich retweete mal einen Artikel, der das nicht toll findet. Oh, ja, ich muss einen neuen Hashtag erfinden. An dieses Ding, was die Christina auf Sommerstar erzählt, aus der Zeit, wo sollte ja mal in Amerika da so ein großes Gleichstellungsgesetz geben, was ja dann irgendwie gekippt wurde, weil die ja dann da allen möglichen Kram noch mit dazugepackt haben, wo es dann anfangs so hieß, so ja, ihr wollt ja bestimmt nicht, dass Frauen auch irgendwie Wehrdienst machen müssen und so ein Zeug. Und die dann gesagt haben, so doch, das wollen wir. Und ja, dann ist es halt daran kaputt gegangen. Ich weiß noch nicht mehr, wie das heißt. Ich glaube, das war sogar ein Zusatz zur Verfassung oder so, den sie da irgendwie geplant hatten. Und ja, das erinnert mich da so dran, so diese ganz übertriebene Scheiße, dass du dann da hinterher dann sich hier wieder über Abtreibungsgesetze und sowas da auch irgendwie Sorgen machen müssen, dass das irgendwie in eine andere Richtung dann umschlägt, dass dann Leute, die da sehr starke Ansichten zu haben, dann da etwas gewinnen. Und ja, also was Polen angeht, ist es auf jeden Fall so, dass die immer noch eines von den heftigsten Blasphemie-Gesetzen da haben, wo auch noch regelmäßig Leute von verknackt werden, Künstler und so ein Zeug. Also hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen und das ist da auf jeden Fall neben Deutschland immer so das Sorgenkind Nummer eins, was diesen ganzen Kram angeht. Es gibt zwar noch so ein paar Länder, wo es irgendwie hier Rumänien oder so, wo da teilweise irgendwelche Gruppen so ein bisschen schräg drauf sind, aber was so den staatlichen Religionskram angeht, da ist eigentlich Deutschland und Polen im Moment hier unschlagbar in Europa. Und das hat in Polen halt auch mit dem Lech Walesa zu tun, der ja auch so ein erzkonservativer Kathole war und dann leider, nachdem er den Kommunismus weggemacht hat, da... Ja. Anderen Kram da hingekriegt hat. Ich meine, aber es ist auch mit Abtreibungen, zum Teil ist ja in Europa auch noch die Abtreibung ein gutes Stück schwerer wie in den meisten US-Bundesstaaten. Also, weißt du? Ja, Ja, da haben wir so wieder die sexuelle Selbstbestimmung. Ja, sorry, letztendlich für mich ist das einfach nur Lobbyismus. Also denen ist es auch scheißegal, dass zum Beispiel Jungs immer schlechter sind im Vergleich zu Mädels in Schulen. Abiturabschlüsse von den Noten her und so eine Scheiße. Wenn du dir jetzt mal die Verteilung an den Unis anguckst, dass selbst in unterrepräsentierten Männer, also wo Frauen unterrepräsentiert sind in Studiengängen, dass sie trotzdem bessere Berufschancen haben. Teilweise in Amerika, teilweise in naturwissenschaftlichen Fächern, haben die einen Anteil von 20% in den Abschlüssen, aber 40% der Stellen kriegen sie. Aber die flendern rum, weil sie unterrepräsentiert ist, obwohl die fast die Hälfte der Stellen kriegen. Also, keine Ahnung. Nee, das ist für mich, für die Leute, die müssen irgendwie Zeit verbringen, irgendeinen Aktionismus, und dann nimmt man halt sich das nächstbeste, auch wenn es halt ein totgetretenes Pferd ist. Ja, und hier haben wir auch schon wieder Bullshit von der Bundestagsabgeordneten hier von den Grünen, dass sie hier meint, das Begrapschen fällt nicht unter den Gesetzartikel der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung. Das ist ja halt eben das Ding gewesen, dass das ja eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vorsieht. Und deswegen muss da halt eine gewisse Härte vorliegen. Und wenn sie hier schreibt, wer begrapscht, bleibt straffrei, ist das eigentlich nicht wirklich richtig, weil da ja nur die Rede ist von sexuellen Handlungen, die man da vornimmt oder an sich vorgenommen werden. Und darunter kann ja auch Begrapschen fallen. Das muss nur halt eine gewisse, halt das rechtfertigen, dass es da eine Freiheitsstrafe gibt. Das Zitat, das danach folgt, das ist, muss man, das ist, ja, das sagt aber auch viel aus, wie sie denken. Das ist eine patriarchale Vorstellung, die sich hartnäckig in unseren, also die redet stellvertretend für die Gesellschaft. Die, weißt du, das checken die auch gar nicht, dass viele Leute Grünen, gar nicht so denken. Die weiß genau, wie das alles tickt hier und. Ja, ich meine, wenn man halt sagt, nee, das ist Blödsinn, dann geht halt ihre ganze Argumentation in den Bach runter. Also, ja, das ist für mich, sorry, das ist wie wenn du mit religiösen Leuten redest über wie Evolution und sowas, weißt. Also, keine Ahnung, wie, aber Berufspolitiker, naja, da musst du jetzt nicht unbedingt intelligent sein. Ja, ich klicke mal weiter, ja. Hasskommentare. Was ist denn das? Ja, weiß ich nicht. Das kam von Wasserfe? Nein, Abel. Abel? Abel, da hat er zugeschrieben, dass er Heise eigentlich ganz gut findet, aber den Artikel wohl nicht. Ist wahrscheinlich gerade nicht am Rechner. Ja gut, ich habe den jetzt auch nicht gelesen. Ja, klingt nach Bullshit auf jeden Fall. Männlichkeitswahn ist sicher eine Reaktion auf die Ahnung, dass das Patriarchat weltweit in die Krise gekommen ist. Aber das ist nicht alles. Oh mein Gott. Ja, bei Telepolis ist es halt das Ding, da dürfen viele Leute schreiben. Ja, hier geht es um Toxic Masculinity. Oh Gott, das ist genauso ein Aspekt der Toxic Masculinity wie die psychopathische Eiseskälte des Finanzdurchblickers. Oh Gott. Selbst auf, die aus 7 Kilometer ohne Fallschirm in ein Netz hangen und sich auf dem Weltraum und auf die Erde. Oh Gott, ey. Ihr seid doch alle bescheuert, seid ihr. Es gibt extreme Menschen gibt es seit Anfang unserer Spezies. Ob die jetzt auf Berge steigen oder andere Kontinente entdecken oder sich aus dem Weltraum auf die Erde herabstürzen. Es gibt diese Leute und die wird es immer geben. Und es wird auch immer Leute geben, die das toll finden oder nicht toll finden. Gott, dieses, ja, das ist wieder ein Versuch. Allahu snackbar. Oh, ist mir schlecht. Da gibt's diese, kennt ihr diese, Scheiße, wie heißen die, diese Süßigkeiten, die so zischen im Mund, aber da explodieren sie halt dann. Ey, sorry, aber das ist so für mich wirklich, keine Ahnung, so vor 5 oder 10 Jahren waren es immer so Kreationisten und sowas, die so in Bullshit geschrieben haben. Der Satz da oben. Auf diesem Spielfeld wird eine Idee von Männlichkeit, die immer noch vom Pleistozän geprägt ist, aber heute mit verachten Motoren Kalaschnikows in dem Internet umgeht, so richtig toxisch. Gott, Frauen können gar nichts falsch machen, oder? Das sind nur wir mit unserem V8. Ziele, was wir falsch machen können. Mit unseren V8-Motoren, Kalaschnikows und dem Internet. Wir machen die Welt kaputt. Aber wenn Frauen destruktive religiöse Verhaltens- und Denkmuster an die nächste Generation weitergeben, die spezifisch darauf ausgelegt sind, sie und ihre weiblichen Nachkommen zu Opfern zu machen. Feministen, würde ich sagen. Und ihre Männer und ihre Söhne zu Tätern. Feministen, würde ich sagen. Was soll da anderes sein als toxische Weiblichkeit? Ja. Was sonst, du? Oh Gott, weiß nicht, was sagt... Ich check das nicht, was ist denn das? Ja. Das, ich hoffe mal, dass das irgendwann mal auf irgendwelchen Verschwörungswebseiten landet und so ein Scheiß. Okay, wenn Frauen ihre Männer mit nackten Brüsten in den Falklandkrieg verabschieden, ist das toxische Weiblichkeit. Mein Gehirn schmilzt. Derselbe Typ schreibt ja auch mal drauf mit dem Titel Bleibt skeptisch. LOL! Ach komm, nee, oder? Das ist doch ein Troll. Ey, sorry, ey. Oh Gott. Todestweets im Schnelldurchlauf. Hier, Lob der Filterblase. Konsequente Abgrenzung gegen die apokalyptischen Reiter des Internets. Ach du meine Scheiße, hier ist eine Spinne in meinem Zimmer, die ist ungefähr so groß wie mein Handteller. Ist es die weiße Spinne? Ich glaube, ich muss mal gerade die Spinne entsorgen. Eine rassistische Spinne. Oh, also, Mann, ja, ich weiß nicht, das ist so die Leute, das ist für mich Fiction, das basiert auf fast so gut wie keine Fakten einfach. Warum die Banane krumm ist? Hä? Steht hier. Okay. Journalismus ist der Klärwehr der Nation, aber Markus Hammerschmidt nicht. Soll ich mal gucken, ob der irgendwas mit GEMA-Geld zu tun hat? Weil schon irgendwie über uns gemeckert hat oder so. Ich google mal eben. Ah, ich sehe den gerade. Der sieht voll lieb aus. Der ist so ein bisschen dick und hat eine Brille und so übelste Geheimratsecken. Uni Wirtmann? Oh, cool. Der hat in Tübingen studiert. Alles klar. Fuck, Killerspinnenangriff am Abend. Ey. Hat doch bestimmt schon mal einen Vortrag auf der Republika gehalten. Das haben die auch alle gemacht. Seid ihr immer noch beim Hammerschmidt? Oh je. Yeah. Aber ja, das... Hammerschmidt ist der Beste. Ja, witzigerweise, er hat viel Fiction und Science-Fiction-Sachen geschrieben. Will ich nur mal erwähnen, ja. Also es passt ja dann ganz gut zu den Texten. Wenn das der ist, denke ich mal. Also. Ich habe gerade was anderes Lustiges gefunden. Und zwar hatten wir uns ja hier mal darüber amüsiert, über dieses komische Künstlerkollektiv aus Brasilien, was in Berlin studiert mit ihren Vorträgen. Letztes Jahr war es ja irgendwie Verhütungsmittel sind kolonialistisch und dieses Jahr war es ja Sound als Waffe. Und jetzt finde ich hier gerade hier Republika Sound als Waffe. Also sie hat es hier in den Spiegel geschafft. Lol. Hä? Okay. Polizisten. Spielemacher. Nee, ich glaube, da geht es auch drum, um wirklich um Waffen halt. Forschung zum Thema Waffen, die irgendwie mit Schallschwingungen betrieben werden. Ja, du hast ja einmal das Mikrowellending, was du die Haut erhitzt halt. Und was, die Tante hier was macht. Überhört und ignoriert werden? Ja. Hä? Ja, er konstruierte einen Haarreif, der Gesagtes aufnimmt und laut abspielt. So können zum Beispiel Frauen sicherstellen, dass sie nicht von Männern überhört oder ignoriert werden. Durch Akustik können eben auch soziale und kulturelle Grenzen entstehen. Glaubt Oliveira. Immerhin ist sie ehrlich, sie glaubt es nur. Sie ist nicht Anita Sarkeesian. Das war jetzt der Typ. Ah, okay, Entschuldigung. Ganz kurze Frage, hattet ihr schon von dem Chat-Leak eigentlich oder kommt es noch? Ja, reden wir gleich noch drüber. Oh, geil, das finde ich nämlich sehr interessant. Das waren die beiden Typen, dieser Pedro Oliveira. Pedro Oliveira. Okay. Und diese Padro. Und da ist Zoe Quinns Mama. Da war Zoe Quinns Mama. Ja. Ja. Nochmal für die Leute, die damals noch nicht unsere Streams geguckt haben, das ist hier voll ein Intersections between Queerness, Decolonial Feminism, Cyborg Buddies. Sag mal, ich finde das irgendwie komisch, weil ich kam neulich auf die Seite, als ich ein bisschen mir diesen Dominik Schmidt angeguckt habe, kam ich direkt, ja? Shot, ja genau, kam ich direkt auf diese Seite. Also, hä? Vor allem weil diese Star-Ästhetik bei ihrem Foto ist auch super, passt klasse. Geil. Die leiden alle an Schizophrenie. Ja, diese komische Internetseite, die hier irgendwie betreibt, da gab es irgendwie so irgendwelche Beispiele, was man mit seinem Periodenblut anstellen kann. Boah, ich möchte es nicht wissen. Was? Ja, die ist ganz besonders so eine Person. Da haben wir doch auch noch einen deutschen Beitrag zu, oder? Ja, das stimmt. Das Periodenvideo mit der Periodenexpertin. Ah ja, genau, da können wir gleich auch nochmal reingucken. Aber ich wollte erstmal die Beiträge hier so durch. Großartig. Ja, nachdem im DM oftmals nachgefragt worden ist, ob man nicht Pfefferspray kaufen kann, haben sie das dann irgendwann dort verkauft und haben dann natürlich viel Kritik geerntet, weil es dort verkauft wird. Weil man das ja nicht braucht, aber die Leute das kaufen, obwohl sie es nicht brauchen. Also. Ja, ich meine, irgendwie, ja klar, die Leute haben jetzt irgendwie auf einmal Schiss gefühlt, mehr als eigentlich sein sollte. Aber das ist halt wieder so ein Beispiel, egal wie du es machst, das ist halt irgendwie, flennen die Leute rum. Das ist so krass. Was flennen die alle rum? Denen geht's doch allen toll. Was flennen die rum? Wenn jemand Pfefferspray kaufen will, dann lass sie doch in Ruhe. Kann man denken von denen, was sie wollen, aber ich verstehe das nicht. Ja, also, das liegt eh nur irgendwo im Schrank rum und das war's. Weißt du? Lol. Wird dann nie wieder rausgeholt. Also, ja, und die zwei chinesischen Frauen, die sich 8 Stunden lang gestritten haben, weil die eine hat sich Geld geliehen, also es ging um Geldschulden und die haben dann 8 Stunden lang miteinander gestritten, ohne Wasser zu trinken, sich hinzusetzen oder zu essen und dann sind sie zusammengebrochen. Und schade, dass sie nicht so gekämpft haben, weißt du, und so rumgeflogen sind. Aber ich fand es einfach nur krass, dass du so einen Streit hast, dass du in die News kommst, als random people. Nicht irgendwie als irgendjemand, der in der Presse steht, so ein bisschen random und du streitest dich so hart, dass du es in die Nachrichten schaffst. Ja, gut, Mail online, Slow News Day wahrscheinlich. Ja, schon. Hate Mail online. Das ist noch ein kleiner Nachtrag zu letzter Woche, wo wir uns ja hier über diese ganzen Gamescom-Geschichten amüsiert haben und wir andere noch darüber, dass diese Firma, dass da so ein Vortrag über den Betriebsrat von Good Game Studios war. Was sind Good Games nochmal? Ach, das ist dieser ganze Klick-mich-Scheiß, wofür es Fernsehwerbung gibt. Dieser ganze Browser-Kram. Ja. Und jetzt ist hier, dieser Beitrag war hier, ich habe den Beitrag nicht gelesen, aber alleine schon, wie das hier anfängt, eine Feelgood-Managerin sorgt dafür, dass man sich wohlfühlt. Es gibt einen Garten mit Pool, frei wie am Abend und Öko-Frühstück in der Cafeteria. Ein Betriebsrat dagegen geht als old-fashioned. Und ja, Feelgood-Managerin, da denke ich zunächst mal an was anderes. Das sind alle patriarchalischen Denkstrukturen. Ja, jede Besprechung mit der Feelgood-Managerin endet mit einem Happy End. Lol. Ja, Die Firma ist jetzt nicht in Deutschland, oder? Doch, die ist in Deutschland. Wie können die einfach Leuten kündigen? Das geht doch in Deutschland gar nicht. Natürlich geht das. Wie denn? Das ist doch also, befristeten Vertrag hast, musst du... Nein, vergiss es. Natürlich kannst du jemanden kündigen. Ja, aber du musst doch einen triftigen Grund haben. Nein. Ja, dann findest du den. Erstens das und zweitens, also ich habe bei einem großen Hardware-Versender gearbeitet in Deutschland, ja, den jeder kennt und bei dem jede schon mal bestellt hat. Und da war das ganz genauso und die Leute sind auch entlassen worden und ich bin dort auch entlassen worden, ohne dass es wirklich einen Grund gegeben hätte. Und wir gewinnen auch... Nee, ich nicht, aber die Leute, die davor, die einen Betriebsrat versucht haben zu gründen, die sind entlassen worden. Und die haben alle eine Abfindung zugesprochen bekommen vom Arbeitsgericht. Aber einen Job hast du danach trotzdem nicht mehr. Weißt du? Ja, okay. So einfach ist das. Und denen ist dem Eigentümer dieses Konzerns ist es völlig egal. Der hat auch schon Leute rausgeschmissen dafür, dass sie ihn nicht erkannt haben oder dass sie was Falsches gesagt haben. Die fliegen dann raus, dann wird ein Arbeitsgerichtsprozess abgehalten, dann das Gericht hier kennt die Firma auch. Das ist ja immer das gleiche Gericht, das sind immer die gleichen Richter. Dieses müssen immer wieder. Also, die zahlen halt den Scheiß, aber für die lohnt es sich immer noch. Also mit mir zusammen wurden 30 Leute entlassen, darunter ein großer Teil chronisch Kranke, was zu dem Zeitpunkt auch auf mich zugetroffen hat. Und keine Sozialauswahl, kein gar nichts, ja? Nichts. Und alle 30 Leute oder so haben ihre Prozesse gewonnen. Und haben alle eine schöne Abfindung bekommen. Aber trotzdem halt ihren Job verloren. Ja, aber so macht die Firma das halt und so macht Good Game das auch. Okay. Aber das Gute ist, sie brauchen ja jetzt gar keinen Betriebsrat mehr, weil sie gerade irgendwie ein Drittel oder so ihrer Leute entlassen mussten. Lol. Aber ich meine, ja, das ist halt auch war es noch ganz besonders lustig, weil nämlich auf dieser Seite von der komischen Feministin, die wir da offen hatten, das war halt auch so eine Seite für Einstellungen in der Games-Branche und da war so ein dicker, fetter Werbebanner von Good Game mit irgendwie besonders guter Arbeitgeber oder so. Finde ich gut. Ja. Das stimmt ja, da haben sie ja extra angezeigt, dass ja, als Arbeitgeber erworben, ja. Genau. Ja. Diesen Beitrag hier habe ich auch nicht gelesen, aber ich fand das auf jeden Fall lustig hier, was die Süddeutsche hier schon bei Facebook war, das auch wieder hier schreibt. Die Bühnenfigur Jan Böhmermann gefällt sich in der Rolle des linksliberalen Posterboys. Dabei ist er nicht mehr als ein kalter Zyniker auf Ego-Trip. Und dann hier irgendwie, Jan Böhmermann hat kein Ziel, keine Agenda, kein Herz. Wie kann er denn linksliberal sein und keine Agenda haben? Jetzt mal. Das geht ja nicht. Also ja, ich meine, die meisten. Ja, aber ich meine, das kotzt ja viele auch an, wenn man halt linksliberal und skeptisch ist, dass man halt nicht irgendeiner Ideologie folgt. Weißt du, ich meine? Dann bist du doch rechts, wenn du linksliberal skeptisch bist und keiner Ideologie folgst. Hä? Das check ich jetzt ja, nicht. Ja, aber so ist es. Nein, so, das war sarkastisch gemeint. So sehen dich die Leute doch, wie du nennst dich links und du bist irgendwie so liberal und du willst aber nicht bei unserem Kult mitmachen, dann musst du rechts sein. Ja, das ist genau wie mit diesem, war das ein Kabarettisten aus der Schweiz? Habt ihr die Story mitbekommen, der da irgendwie hier Islam mehr oder weniger kritisiert hat und dann von seinen ganzen Theater- und Kabarettistenkollegen voll auf den Sack gekriegt hat, der keine Veranstaltung mehr machen kann, wenn die Veranstalter sagen, ja, nee, sorry, geht nicht mehr, zu kontrovers und so ein Blödsinn. Und er sagt halt selber, er ist halt einfach linksliberal, also liberal. Und die sind halt alle total links. Und wenn du nur irgendwas Liberales sagst, dann heißt es gleich, aha, das sagen die Rechten auch irgendwie in der Art und Weise, also bist du nicht einer von uns. Das ist total krass, da geht es wirklich nur so um Rudeldenken, da merkst du auch wirklich, dass wir durch Evolution entstanden sind. Ja, Tribalismus kocht da hoch. Aha. Alter, guck dir mal die Augenbrauen an. Ja. Sacha Baron Cohen, ich hab's schon mal gesagt. Ja. Wir sitzen da einem ganz üblen Hoax auf, Leute. Das haben viele behauptet. Ich habe das hier nur überflogen, aber das ist schon wieder ziemlich krass, vor allen Dingen. Also halt eben. Ach so, du meinst, das ist ja schon. Ja, aber bitte, oder? Ich habe mal irgendwann habe ich die beiden mal nebeneinander kopiert dafür. Also das ist wirklich unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo ich das Bild habe. Ich muss es mal suchen. Ja, auf jeden Fall ist diese Dame hier angeblich nach diesem Typen von der Welt hier eine Vertreterin einer Generation von leistungswilligen, loyalitätsfähigen, aber sehr religiösen Migranten. Das aber passt sehr gut, finde ich. Sie ist leistungswillig in dem Sinne, dass sie gerne eine Medienkarriere wie die Vizo hätte oder Politik ist noch besser, natürlich. Ja, genau, das ist hier nämlich in der CDU und das wird uns, glaube ich, auch noch lange beschäftigen, die Tatsache, dass mein Lieblingspolitiker Peter Tauber hier die CDU ja geöffnet hat für die Migranten und halt eben vor allen Dingen für die Muslime. Ja, aber WTF, was habe ich denn als gläubige Muslimin in einer Partei zu tun, die das Kuffer im Namen trägt? Ja, ich glaube, das funktioniert bei voll vielen eigentlich ganz gut, weil sie halt mehr oder weniger keine Ahnung haben von ihrer Religion und dann heißt es so, aber ja, dann kann ich doch nicht. Oder weil es halt darum geht, den Laden halt zu übernehmen auf lange Sicht, ne? Also, das hat mir auch damals der Ali Utlu gesagt. Es gibt ja diese Ausnahme quasi im Koran, dass du so lange, wie du in der Minderheit bist, in anderen Ländern, dass du dich da auch anpassen darfst an die Sachen, also auch irgendwie Alkohol trinken darfst und so, aber halt nur so lange, wie du noch in der Minderheit bist. Ich denke, dass das auf ein paar trifft es vielleicht schon noch zu, natürlich nicht generalverdachtsmäßig, aber ich bin mir sicher, dass da ein paar in die Richtung mit dabei sind. Ja, ich bin schon da waren ein paar viel. Also der Bosbach war es, glaube ich, der hat ja auch irgendwie gemeint, dass diese DTIP-Leute da ganz viel jetzt in die CDU kommen und dass man da auch anfangs gesagt hat, irgendwie so, ja, das ist doch alles schön und gut und so. Und jetzt hast du da praktisch, ne, also DTIP ist ja dieser Erdogan-treue Laden und solche Leute hast du da jetzt in der Regierungspartei in Deutschland sitzen. Finde ich gut. Ich finde das die bekannteste Muslima, ja, weil sie halt ein Kopftuch trägt. Also was ist denn das, ey? Ich habe den Namen von der Tante vorher noch nie gehört. Nicht? Moment, die bekannteste Muslima ist doch immer noch Kübra 11. Für uns schon. Ärgert über die Benachteiligung von Frauen in Moscheen, ja. Würde ich mir mal eine andere Religion suchen. Ohne Witz! Also, oh. Also, keine Ahnung. Ja, die kam ja erst so in die Schlagzeilen wegen diesem Kopftuch, bla, weil sie ihr Referendariat machen wollte, aber dann gesagt wurde, du musst Kopftuch tragen. Darfst kein Kopftuch tragen. Dann gab es da voll den Hashtag-Aufschrei, ja. Haram und so, weil sie das dann, weil sie das nicht machen wollte. Und dann kam irgendwie im Nachhinein raus, dass sie den Platz dann doch gekriegt hat und das machen durfte, die es dann abgelehnt hatte. Dann diesen AKP-Post, wo sie die Putschisten so als Dreck bezeichnet hat und sowas. Also sehr, sehr komisch. Ich finde das gut. Faschismus hat in Deutschland lange Tradition. Auch richtig krass hier. Sie äußert sich entsetzt über die Gräuel der IS wie die Köpfung eines katholischen Priesters in der Normandie und sieht in diesem Andersgläubigen vor allem einen Mitkämpfer des Religiösen einer globalisierten Welt, deren Säkularisierungswillen als totalitär empfunden wird. Ach. Ja, also über so einen Spruch bin ich entsetzt. Ja, wird ja auch dann im nächsten Satz. Also ich weiß nicht. Mich nervt es auch immer auch, dass, weißt du, wie viel tragen Kopftuch? So, das ist die Minderheit, mal ganz ehrlich. Die Minderheit der muslimischen Frauen in Deutschland, die tragen einfach, also die Mehrheit tragen kein Kopftuch. Aber die eingeladen werden und was weiß ich, wenn es um irgendeinen Islam geht oder sowas, das sind halt, sind solche Leute, ja, weißt du. Das für Einschaltquote und so und tun dann eigentlich die Gruppe komplett fehl. Repräsentieren. Weißt du, die kommen dann so rüber, also ja, wir sind jetzt hier für die Muslimen da, aber im Grunde ist das halt so die Conservative Nutjob-Seite sozusagen, weißt du? Ey, ich nur mal so, ich finde das immer so geil, weil es gerade so Muslime aus dem Balkan, weißt du, gerade so Albaner und Bosnier und sowas, wenn diese Leute mit dem Kopftuch sehen, also das haben sozusagen zum Beispiel meine Mama oder sowas, wenn die gefragt wurde, warum Moslems aus dem Balkan kein Kopftuch tragen, dann hat sie halt immer gesagt, so, ja, wir sind keine Araber. Ja, aber weißt du, das ist halt so bei denen, weil für die steht halt Religion nicht an erster Stelle, sondern einfach, ja, halt so, welchem Land man gehört und was für einen Job man hat und sowas, weißt du? Ja, also da ist man halt sehr liberal, was das angeht. Das Ding ist ja auch, dass sie ja eigentlich erst für so konservativere, ideologischere Sachen ja auch eigentlich dadurch erst anfälliger wirst, dadurch, dass das, wenn es bei dir im Job gar nicht klappt oder wenn du sozusagen ein Stück weit Identitätsproblem hast, wenn du migriert bist, kann das ja auch vorkommen, dass du dann eher zu einer Ideologie neigst. Also weißt du, wenn du sozialer Brennpunkt oder so bist. Also, Ja, könnt ihr mir mal diesen Satz hier erklären? Ja, was? Muss auch verführen können. Ja, ich glaube, das hat mir das Verführen passt nicht ganz. Weil immer, wenn ich mich an Geschichtsunterricht erinnere und wenn es um Hitler ging, dann kam das sehr oft vor, das Wort verführen. Würde ich auch sagen, ja. Also, Pluralismus und Demokratie müssen wahrhaft sein, aber auch verführen können. Ja, ist halt schlecht gewählt, aber es gibt schon so eine Politikverdrossenheit, die halt schon ein bisschen immer stärker wurde seit den letzten 10, ja, 15 aber Jahren. Das ist ja alles autoritärer Scheiß. Argumentiert gegen Heidi Klums, Germany's Next Topmodel, wie eine Feministin, für den Respekt gegenüber dem Glauben, wie ein Volker Kauder, der auch ein Riesenidiot ist. Das ist dieser Spinner, der sich nach Charlie Hebdo hingestellt hat und auch gesagt hat, so, ja, das ist natürlich schlecht, das soll man natürlich nicht machen. Aber Religion beleidigen geht natürlich auch nicht. Ja, das ist so die Postmodernisten wieder. Beleidigung aushalten lernen. Damit klappt es mit der Friedlichkeit, weißt du? Es ist geil, wie man in diesem Land hier Sachen über Atheisten sagen kann und wenn man sich dann aufregt, heißt es dann so, ja, das ist doch freie Meinung und sowas. Aber wenn es dann um Religion geht, Alter, dann kommt jeder gleich zur Hilfe irgendwie. Ja. So, was? Eine Minderheit wird kritisiert. Schnell, ich muss gleich auftreten und jemanden verteidigen, damit alle denken, ich wäre so ein toller Mensch. Ja, die Kirche springt halt da auch immer mit drauf an, weil sie sozusagen indirekt sich selber schützen. Wenn sie halt auch über sowas schützen, die Hand drüber halten. Ja, also, das ist genau der Punkt. Der militante Laizismus in Frankreich, oh mein Gott. Ach, scheiße, ey. Was ist aus der Verteidigung von Demokratie und Verfassung geworden? Ey? Militanter Laizismus. Ja, in der Türkei wäre ein militanter Laizismus vielleicht ganz nützlich gewesen. Ja, und außerdem der militante Laizismus ist auch der, der durch Paris rennt und die Leute umballert. Ja. Wie so militant ist. Alter, das hört sich an, als würden die Frau mit den Burkinis erschießen. Militanter Laizismus. Ja, das hat übrigens einer hier, dieser Ulf Porschardt ist, glaube ich, irgendwie, also nicht Chefredakteur, aber einer da irgendwie von den Wichtigen bei der Welt. Das Ding ist halt auch die Femisphäre hat sich, um Wizurek hat sich ja auch drüber aufgeregt und auch in einer so, ist das irgendwie, eine meinte dann ja, aber bla und die andere meinte, ja, aber die Polizeigewalt bleibt doch. Ja, so, wo ist da Polizeigewalt gewesen? Ja, das ist so, muss aus dem Kleinsten schon Opfer machen. Ja. Die Gewalt gegen Mücken ist wieder gestiegen im letzten Jahr. Leute hauen die einfach tot. Ja. Militanter Laizismus, das findest du. Was ist ein Militant? Ja, Militant ist ein Wort, knall dich ab, weil wir keinen Religionsunterricht wollen. Bam! Ja. Wortwörtlich, also da zicke ich auch mal raus. Da habe ich mich dieses Jahr auch wieder am 1. Mai mit einem gestritten von einem Kirchenzelt. Gehe ich immer zu der Kundgebung dahin in Hannover und es war auch so einer, der mir da einen erzählen wollte von wegen, ja, tralala und hier und da und die Kirche kümmert sich um die Flüchtlinge und den ganzen Zeug. Und ich sagte auch so, ja. Und dann, aber wenn man irgendwie das falsche Bild malt und so, dann muss man gleich um sein Leben fürchten. Finde ich. Und sowas. Das muss so sein. Ein bisschen Wilden Westen. Also. Und es ist ja auch klar, warum die gegen Trennung von Staat und Kirche sind. Also es ist ja kein Wunder. Weißt, ich weiß jetzt nicht, was daran so schlimm ist, wenn man keinen Religionsunterricht an Schulen will. Für was denn? Das ist Privatsache. Geht in eure Moscheen und Kirchen, da könnt ihr was über eure Religion lernen. Aber dass ich durch Steuergeldern irgendwie zahlen muss, dass, keine Ahnung, da ist irgendein Dattelverkäufer, da kam irgendein Engel zu dem Herrn, dann fliegt er auf so seinem Pferd da in den Himmel und sowas, dass ich das mitbezahlen muss? Nee, sorry. Ja, und der Witz ist, das steht sogar im Grundgesetz, dass es den Religionsunterricht geben soll. Also um den abzuschaffen, müsste man eine Grundgesetzänderung machen. Da brauchst du eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag für. Kann man den nicht umwidmen, irgendwie in so einen allgemeinen Fantasy-Unterricht? Das ist ja auch Gandalf. Ja, weil das ja Bekenntnisunterricht ist, der da geregelt ja, ist. Ja, Gandalf, bekenne ich mich zu. Also ich bekenne mich zu Muad'Dib. Ja. Ihr seid alles Kuffar. Ja, aber du bist Kuffar, weil du nicht an Captain Future brauchst. Ich brauche eine Waffe, um den Platz zu machen. Ja, ihr seid also nicht Teil der Star Trek Master Race. Aber ich Chris, pass auf, sonst hole ich meinen Gom Shabar raus und dann weißt du, hier. bitte lass diesmal den Gom Shabar drin, bitte. Das war letztes Mal schon so peinlich, als wir uns in Köln getroffen haben. Ja. Nee, aber hier, The Love Speech, abschreckendes Beispiel, so hätt's die Alt-Right. Ich fand den Kommentar. Also okay, Ghostbusters. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin hier wirklich der Meinung, es könnte eventuell sein, dass das die zwei Leute sind, die sich gegenseitig trollen und nicht wissen, dass sie sich gegenseitig trollen. Ja, weil der Kommentar von der Lara, ich fand den eigentlich so krass, in diesem Beispiel steckt nicht nur eine Menge Rassismus, sondern auch Sodomophobie und unterschwelliger Sexismus. Ich fand es irgendwie, ich habe geschmunzelt, weißt du, aber es sind eindeutig zwei Leute, die sich gegenseitig irgendwie... Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Es wäre auch beschämend, wenn ein Mädchen wegen Inzestophobie Hemmungsängste davor hätte, ihren Bruder anzufassen. Ja, es kann eigentlich nur ein Troll sein, oder? Sollte man meinen. Geil, aber eine süße Katze. Ja. Hate Speech hat jetzt mehr Follower, kann das sein, als die No Hate Speech. Ja. Ja, aber das ja eben war ja Love Speech, das wäre ja nicht No Hate Speech, da kommt man leicht durcheinander. Ja, das stimmt. Ja, das war Love Speech. Ja, und diese Sache hier, das fand ich ganz witzig, der Sargon hat ja irgendwie auf so einem Stream da irgendwas erzählt, was er irgendwie so meint, was politisch irgendwie gehen würde mit Sozialismus und so. Und die sind ja irgendwie da total abgegangen. Dieser Typ, der diesen Stream da gemacht hat, überall weggeblockt und so. Und dann irgendwie ein Video über Sargonism. Ja, Sargonism. Ja, Mann. Und anderthalb Stunden Video als Antwort auf ihn. Weil er meinte, dass... Die Antwort von Sargon war halt so ein genau knapp eine Stunde langes Video, wo ich auch sehr drüber gelacht habe. Und er hat hier diesen Kommentar ja darunter gemacht, den ich ja auch geliked habe, wie man hier an dem Ey, sorry. Diese ganze TLRD, Computec, was weiß ich, wie der heißt, dieser Ginger da, und diese ganzen Briten, das sind alles so komische Briten, ja. Als es diese Brexit-Debatte gab, ich dachte mir so, und als Thunderfoot halt seine Videos gemacht hat und wie die alle auf den losgegangen sind, ich dachte so, Alter, was geht denn bei den ganzen Leuten ab? Brexit weißt du, is the religion of peace. Das ist total krass. Das, was er hier quasi sagt, ne? Dass es quasi genau so passieren kann, dass jetzt hier die Leute hier alle sich auch nur noch gegenseitig anblöken, von wegen, du bist genau wie ein Feminist, du verhältst dich wie ein SJW, Kollektivist, Marxist, du bist nur emotional und bla bla bla, Fallacy, dies und das und jenes. Und das ganze Zeug, ne, und halt auch, deswegen musste ich auch so lachen, weil dieses Video war ja alles, was er da gespielt hat, Clips von diesem Sargonism-Video, war halt so viel irgendwas reindichten, irgendwelche Annahmen darüber, wie er über irgendwelche Sachen denkt und so ein Zeug. Und das ist halt so ein bisschen, fand ich halt ganz interessant, so die. Ganz kurz nochmal die Zusammenfassung. Was war dieses Sargonism? Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, das ist quasi so ein Wort, was dieser Computing Forever-Typ da irgendwie erfunden hat, um irgendwie das zu beschreiben, was da eigentlich Sargon irgendwie für Ansichten hat. Die hatten anscheinend so einen Trash-Talking-Stream und er hatte aber schon ein richtiges Thema, aber Sargon dachte, dass es halt Trash-Talk ist. Und dann hat er darüber gesprochen, dass man sozusagen ein Stück weit eine Umverteilung haben könnte, wenn man den 20-1-Faktor hätte, also der CEO von einer Firma darf nicht mehr als 20 Mal mehr als der geringverdienste Mitarbeiter bekommen. Und dann haben sie sich darüber übelst aufgeregt und haben halt das in Frage gestellt, ob die obersten 20% wirklich so viel reicher werden oder nicht und haben sich da irgendwo dann... Naja gut, aber das ist ja, ich meine, ganz von der Hand zu weisen ist ja die Bildung von so einer Alt-Right im Moment nicht. Und wie es immer ist, gibt es am äußeren Ende von so einem politischen Spektrum halt die Extremisten und die schreien auch mit am lautesten. Und wie das in jedem Ding ist, werden sich Leute, wenn sie eine gewisse größere erreicht haben, dann auch gegenseitig dissen und versuchen irgendwie sich schlecht zu machen und um selber mehr Klicks oder was auch immer zu kriegen. Und dann wird ganz schnell so eine extreme Clique am äußersten Rand entstehen, die dann jedem sagt, der irgendwie sagt, ja, aber ich finde Arbeitslosengeld schon nicht schlecht. Du Marxist, du Social Justice Warrior. Ja, dieser komische, wie heißt dieses Zeug? Anarcho-Capitalism oder so. Das Beste. Ich finde das Beste. Wenn du mit Leuten redest, die Anarcho-Uncaps sind, sozusagen, die erzählen immer die besten Sachen. Ich finde es total genial. Ich denke mir immer so, ja, ab nach Somalia, Alter. Geil, Alter. Weißt du? Ja. rumrennen wie ein Wilder und einfach nur Angaben. Auf alles schießen, was sich bewegt und gucken hinterher, was es war. Vielleicht kann man es essen. Ja, super Idee. Ja, weißt du, so einfach so eine politische Ideologie oder Philosophie, Weltanschauung, wo du einfach so denkst, wird schon bestimmt lustig sein, funktioniert so nicht für alle, aber mal gucken. Sollen sie doch Kuchen essen. Übrigens, da gab es nochmal ein bisschen Gamescom-Nachtrag, da hat mich der Herr Schauder draufgebracht. Gab es einen Talk von Rocket Beans auf der Gamescom, der irgendwie... Alter, ich weiß nicht, was getrunken. Ob die getrunken hatten oder was auch immer, aber die haben sich am Ende über gesellschaftliche Themen unterhalten und darüber, dass die Welt sowieso vor die Hunde geht und was man denn jetzt noch machen kann und so. Also müsste man bei den Rocket Beans schauen, da ging es halt auch dann um, sollen sie doch Kuchen essen, weil die haben dann da einen Kuchen hingestellt bekommen von der Veranstaltung. So, ja, wir sitzen hier und fressen Kuchen, während andere Leute verrecken und trotzdem tragen wir gerne Sneaker und was weiß ich. Ja, also, das klingt total hilfreich, so eine Diskussion. Nee, ja, ich fand's aber ganz interessant, diese Leute, die sonst irgendwie halt nur den Clown machen, so in so einer ernsten Diskussion zu erleben, fand ich auf jeden Fall sehenswert. Also nicht, dass es jetzt mir irgendwie der Erkenntnis gebracht hätte oder so, aber es ist schön zu sehen, dass manche Leute sich auch noch ein paar Gedanken machen. Irgendwie. Ja, so apropos Rocket Beans, wegen diesem Video, wo sie voll den Shitstorm, ich würde nicht mal Shitstorm kassiert haben, sagen, da kamen halt wieder nur diese gleichen Leute, die sich wieder so voll beschwert haben. Ist hier Dominic Schott und keine Ahnung, diese ganzen Leute, die dann wieder so, die haben was in meiner Ansicht moralisch Schlechtes gemacht. Jetzt müssen wir denen mal zeigen, dass das nicht richtig war, ihr Leute von Rocket Beans. Ja, nehmt euch mal bei uns ein Beispiel. Also, was ist denn dran so schwer, die Leute einfach machen zu lassen? Das ist total krass. Scheinbar alles. Ja, das ist ja halt auch wieder so, das ist ja so ein Urgamer-Geldpunkt. Ja? Wenn ihr andere Games-Journalism oder irgendeinen Scheiß oder andere Spiele wollt, dann macht sie, aber lasst uns in Ruhe. Fuck off. Macht eure eigenen Spiele einfach. Ja, macht eure Safe Spaces, macht das alles, aber geht mir währenddessen einfach nicht auf den Sack, so wie ich. Es tut mir leid, dass ihr euch davon getriggert fühlt, dass ich Medien konsumiere, die euch triggern. Das ist Blödsinn. Lasst mich meine Medien konsumieren, ich konsumiere ja auch nicht eure. Und redet euch da auch nicht rein, wie jetzt Gilmore Girls oder was sonst für eine Scheiße laufen soll. Ich hatte einfach ein Burkini an und fertig. Ja, also ich hatte in League of Legends, die haben auch eine extrem toxische Community, also schon auch wirklich gehabt, nicht nur so, dass es so dahergesagt ist, sondern schon wirklich assi zum Teil. Ach, halt's vom Maul, du fucking Noob. Aber das Ding ist, als die dran geschraubt haben, wie sie das unter Kontrolle bekommen, ist mir aufgefallen, das Einzige, was sich geändert hat, niemand unterhält sich mehr im Chat. Das war's. Die haben mehr Bans und mehr Strafen eingeführt und früher war es noch so ein Flame-Festival. Und das war dann irgendwann einfach komplett weg. Und aber die Leute haben, wenn sie dich angammeln wollten, halt trotzdem noch einen Scheiß zusammengespielt. Und das war für mich dann irgendwie auch hart, dass ich mich immer drüber beschwert habe, dass viel geflamed wird, aber im Endeffekt, dass die Firma was dagegen getan hat, eigentlich die Flames vermisst hat. Weißt du? Keine Ahnung. Ich finde das auch, viele haben ja auch gejubelt, als Blizzard dann bei Hearthstone dieses Ding eingeführt hat, dass du... Da kannst du ja nicht direkt mit jemand chatten, sondern du hast nur irgendwie ein paar Emoticons. Hallo, ja. Gutes Spiel, ups und sowas. Aber ich finde es total idiotisch, weil ich habe auch vorher schon so, ich habe früher halt im Spieleladen gearbeitet, dadurch mit Magic Kontakt gehabt, das war mir aber immer zu teuer. Aber die Computerspiele habe ich gern gespielt, auch online gegen Leute. Und es war immer schön, wenn du dich über das Spiel unterhalten konntest oder jemandem auch mal einen Tipp geben, wenn du siehst, ja okay, jetzt habe ich einen kompletten Noob zugelost bekommen. Der macht völligen Blödsinn hier, spielt es lieber nicht, spielt es lieber so, macht doch lieber das, ja. Und das geht alles verloren bei Hearthstone. Weil ich bin jemand, der scheißt keine Leute zusammen, so wie wahrscheinlich 80% der Leute, die da draußen spielen. Ja? Und denen nimmst du die Kommunikation weg und feierst das als Meilenstein im Endeffekt und kriegst dann noch Applaus aus der falschen Richtung. Ja? Dass du damit aber halt die ganzen Spieler entmündigst, die vorher schon mit so einem System umgehen konnten. Völlig bekloppt. Wir haben fast ein Jahrzehnt online gezockt und es war kein Problem. Wir hatten Chats, wir hatten Blockbutton, fertig. Eben. Und jetzt auf einmal, oh, ihr müsst da was tun, weil sonst kommen die Leute nicht mehr und ist so toxisch und dann bringen sie sich um. Ey, ich hatte früher zum Beispiel ganz viel, was weiß ich, so hier wie Warcraft 3 und so ein Scheiß gespielt und so ein Kumpel von mir, der hat dann zum Beispiel vom, da wurdest du auch nur geflamed, weißt? Und dann haben sie so ein Spiel gespielt gegen Franzosen. Dann haben die gefragt, ja, woher kommt ihr? 2 gegen 2 war das, haben die Franzosen gefragt. Und dann sah, ja, aus Deutschland. Und dann haben die in Chat da unten nur Nazi reingeschrieben. Die ganze Zeit. Es ging 10, 15 Minuten, hat da wirklich die ganze Zeit Nazi, Nazi, Nazi, Nazi, Nazi, Nazi, Nazi. Weißt, und dann gibt's halt Leute, die flennen halt rum, oder es gibt halt Leute, die finden das witzig. Oder man blendet's halt aus. Das ist Internet. Ja, schon. Ist es so. Ja, das kennen die alles nicht. Das ist Neuland. Ja. Also ich will euch jetzt hier nochmal, also wir fahren jetzt hier nochmal so ein lustiges kleines Video ab, wo es um Menstruation geht von Frau TV. Eigentlich ist Highlight und es fängt schon damit an, dass dieses Video heißt Menstruationsrevolution Free Bleeding, Ausrufungszeichen. Endlich. Und ja. Da werden sicherlich die Leute, die im Internet ein bisschen affiner sind und sich eventuell auch auf irgendwelchen Chance rumtreiben oder so wissen, dass ja das mal so eine Erfindung war, um irgendwie die Feministen zu trollen, die aber da so ein bisschen wörtlich dann genommen wurde und so ein Eigenleben generiert hat, wie das ja heutzutage häufiger der Fall ist. Und ja, das hat dann hier auch Frau TV so mit übernommen. Ich fahre das jetzt mal ab. Für die Ladies unter euch, heute reden wir über die Periode. Die Periode. Menstruation. Die Menstruation ist öffentlich geworden. Frauen reden über ihre Tage, sie zeigen ihr Blut und brechen so ein Tabu. Wie Kiran Gandhi, die den London-Marathon demonstrativ ohne Tampon läuft. Oder wie Rupi Kaur, die dieses Bild auf Instagram postet. Und dieses Bild wurde von Instagram gesperrt. Schlimm, oder? Dieses Bild wurde von Instagram gesperrt. Aber die Oberlippe, Mann. Ist das nicht so dieses fetale Alkoholsyndrom, so leicht, oder ist das nur so ein Schönheitsmerkmal? Die haben doch fetales Alkoholsyndrom, also wenn die Mutter während der Schwangerschaft trinkt, dann hast du doch auch so ein Dinger auf der Lippe drauf, wie die da hat. Aber da bilde ich mir das nur ein. Was hast du auf der Lippe drauf? Nein, sie hat auf der Lippe so einen leichten Knick und den bekommt man eigentlich entweder als Schönheitsmerkmal oder wenn die Mutter in der Schwangerschaft trinkt. Fetales Alkoholsyndrom. Ja, sie hat auf jeden Fall fäkales... Fetales, nicht fäkales. Fetales Logorös-Syndrom. Ja, Offensive Content ist das und darüber beschwert sie sich. Dass andere Leute das so offensiv finden und wegmachen. Es gibt übrigens einen Tag des alkoholgeschädigten Kindes und das ist immer am 9. September. Also jetzt in 2 Wochen, merkt euch das. Also die freut sich wahrscheinlich schon darauf. Denkt schon mal was kalt. Das sind doch auch die Wahlen, glaube ich, oder? Netz Theresa Lehmann, wir hatten keinen Fernseher. Netzfeministin. Ja, Hallmark of Quality. Also, das könnte Konsumenten dieses Bildes in irgendeiner Form verstören. Geil, ne? Da ist mir so, ja, das war was, was ich machen wollte. Und die haben es weggenommen und haben behauptet, das wäre schlimm und es würde irgendwie die Leute stören. Weißt du, was los wäre, wenn wir so einen Tag der des Beinahe-Ständer oder so ein das Beinahe-Ständer-Problem bei Männern machen würden. Weißt du, läufst so rum und dann auf einmal so, du siehst jemand Geiles oder eine Geile, so, oh, scheiße, meine Hose ist zu eng, das stört voll. Ich habe ein Bild auf Instagram gepostet. Um das, die Probleme und die Unterdrückung von Männern. Bla, bla, bla, wir werden unterdrückt, weil wenn Leute den Ständer sehen, dann denken alle, wir sind, was weiß ich, hormongesteuerte Tiere und werden nicht akzeptiert. Instagram hat es löschen lassen. Ich werde jetzt auf Twitter irgendwas schreiben. Hashtag, ich bin ein Idiot. Das ist aber... Das ist aber ein richtiges Problem, Alter, weißt du, und wenn deiner Schritt zu klein ist und die Hose einfach nicht gut genäht ist, musst du die Hose größer kaufen, weißt du, und dann, also, das ist dann, als heißt mehr Stoff und dann werden ja die Männer vom System betrogen darüber und, also, ist Oppression Points ganz und so. Zu schweigen von den Problemen, die man hat, wenn man gleichzeitig einen Ständer hat und aufs Klo muss. Ja. Ja. Also, darüber wird ja auch in der Gesellschaft nicht gesprochen. Das ist genau. Ja praktisch geächtet. Das heißt immer, Frauen müssen sich hinsetzen, weil sie es nicht können. Ja, wir können es auch nicht immer. Also sorry, nee. Was ist das? Da wird echt das ist ein reelles Problem. Tabuisiert auch einfach von der Gesellschaft. Und das ist gesellschaftlich so indoktriniert, dass wir es alle machen, aber nicht dessen bewusst sind. Aber ich weiß es und erkläre es euch. Bitte kauft mein Merchandise. Und zwar ein Tampon. Oder verärgern und sie sagen, dass es gegen die Richtlinien. Geil, ne? Also in ja, der Zeit, wo hier alles irgendwie die Leute gesperrt werden bei Facebook und so weiter und so fort, von wegen ja hier, guck mal an unsere Richtlinien, darfst du keinen beleidigen oder so ein Zeug. Ja. Ja, guck, wenn es für die, da siehst halt wieder, wenn es für die eigene Sache ist, ja, dann echauffieren sie sich wieder. Ja, das ist genau so eine Doppelmoral. Ja. Die Leute sind so dumm, das ist ja unglaublich. Das ist Generation Brando. Halt dann lächelt, Alter, und sie so sagt so, ja, das ist mal wieder typisch so, ne? Wie das hier immer läuft, in der Gesellschaft. Oh Mann, ey. Von Instagram ginge. Und dann gab es einen riesen Protest. Theresa Lehmann. Es gab einen Hashtag-Aufschrei wahrscheinlich. Ja. Aber das war jetzt ein Protest, ne? Das war keine Debatte, die da gestartet wurde, wie bei den ganzen Feministen-Hashtags. Feministin und Bloggerin aus Berlin. Und die Expertin, wenn es um die aktuelle Menstruationsdebatte geht. Expertin? Ja. What? Ich habe auch schon mal geblutet. Ich bin Experte für alle Blutkrankheiten. Das ist wie wenn du mal in der Kirche warst oder in der Moschee und sagst, ja, weißt du, Imam oder weißt du, Papst, das kenne ich auch, weißt du, Theologie-Experte auf jeden Fall. Oder sie ist Aktivistin aus Berlin, habt ihr das nicht gehört? Das ist doch. Ja, du kommst besoffen nach Hause und schläfst in der Garage und sagst, ich bin jetzt ein Auto, Alter, weißt du, bin ich Ahnung, Mann. Irgendwann zischt es hier auf der Straße und dann steigt einer aus seinem zeitreisenden DeLorean und holt hier irgendwie Sokrates und alle hier irgendwie her und dann sagen sie sich, okay, wir waren zwar okay, aber Aktivistin aus Berlin, das sind die Expertinnen. Das ist ja wahrscheinlich so, wenn du nach Berlin kommst als Aktivist, darfst du einfach irgendein Fachgebiet auf den Zettel schreiben und dann rufen dich einfach, ein paar Tage später rufen dich schon die ersten Fernsehstationen an, wenn es dann um Menstruation geht zum Beispiel. Wortwörtlich, so was macht die denn zur Expertin von Menstruationsdebatten im Internet? Ja, zum Beispiel kann ich den Leuten sagen, dass sie auf jeden Fall in JPG-Format hochladen sollen, nicht in BMP, weil das dauert ja so lang. Vielen Dank. Was so? Hä? Was? Ja, also Internetzugang plus blutende Vagina plus Berlin ist gleich Expertin. Privileg. Nee, Moment, das war was anderes. Ich denke, und Fehler gefunden. Fehler gefunden. Na, aber das ist ja eigentlich schon eine Größe zu sagen. Ich denke, bei den Normalstellen, die ja fest, dass es Sexismus in Computerspielen gibt, nicht denken, dass es den gibt. Ja, das so sagt man wahrscheinlich. Aber es ist schon mal besser, als ich glaube, auf jeden Fall. Also die Kau, dass sie sich vielleicht erstmal gar nichts dabei gedacht hat, dass es so eine Welle auslösen würde, dass das dann tatsächlich passiert ist, ist natürlich ein Zeichen dafür, wie. Dass wir Sommerloch haben. Die 14 Likes waren aber schon. Dass ihre Periode so eine Welle auslösen. Sag mal, ey. Ich verstehe, aber jetzt mal so, ich verstehe immer noch nicht, warum. Also, die erklärt ja jetzt hier das und das, aber wieso? Warum brauchen wir diesen Menstruationsaktivismus? Weil sie Carrie geguckt hat. Es betrifft Frauen, mit anderen Worten, es ist ein Menschenrechtsthema. Ja, genau. Die haben bestimmt Tagesthemen angeguckt, weißt du, so, aber die aus den 70ern, weißt du, die noch so gezeigt werden, denken, das waren die neueren Sachen, wo es da halt um Feminismus geht und so. Was, so schlecht geht es Frauen? Erstmal den Tampon rausziehen. Sex. Menstruation stigmatisiert wird. Blut und Bäh. Jetzt ist aber Schluss mit dem Tabu. Ein Grund für den Tabubruch, das Netz. Denn hier trauen sich junge Frauen, über ihre Periode zu sprechen. Dieses Video widme ich den Frauen, die jeden Monat ihre Periode bekommen. Die Monatsblutung wird zum Thema. Dadurch. Wie glücklich die aussieht dabei. Sag mal, ey, das ist erstens mal, das ist teilweise auch totaler Blödsinn. Ja, diese Menstruationsdebatte und was weiß ich, das gab es ja schon im Second Wave Feminism, wurde mehr oder weniger aufgebrochen. Guck mal, wenn man jetzt mal davon ausgehen, Typ würde jeden einmal im Monat wird so Blut aus seinem Schwanz schießen, ja. Was so, oh, cool, geil, da ist Blut. Ich ja, will, dass was, das in den Nachrichten kommt. Alles, was mit Blut ist, ist mehr oder weniger tabuisiert. Also sorry, das ist, ja, das hat ja nichts, aber intrinsisch irgendwie ist das so eine Frauensache oder sowas. Das ist halt jetzt nicht ein Thema, über das man gerne so am Essenstisch reden will oder so. Es ist ja auch so, dass du auf Twitter... Sexualität generell ist ja... Oder was aus dem Körper überhaupt so rausgeflossen kommt. Das unterhält sich auch keiner irgendwie groß philosophisch über Nasenpopel oder irgendwie, was du dir aus dem Ohr gepult hast. Oder? Ja, ohne Witz. Also das ist wie mit den Gore-Bildern. Also wenn du zum Beispiel Bilder aus dem Kriegsgebiet auf YouTube hochlädst, sobald du Gehirnmasse in dem Video siehst, wird es immer gelöscht. Wenn es aber nur so krasse Gewalt ist oder halt eine Blutlache auf dem Boden, geht das noch so. Aber sobald du dann auch was Inneres aus dem Körper rauskommen siehst, wird es sofort gelöscht. Das ist auch immer bei so Computerspielen, so Online-Dingen, wenn da so Nutzungsregeln sind für den Namen, für den Nutzernamen, was verboten ist, dann steht auch immer so dran, das hatte ich nämlich neulich bei Blizzard, dann steht da auch, ja, keine Anspielung auf Körperflüssigkeiten. So spezifisch Körperflüssigkeiten. So, warum Flüssigkeiten jetzt so, hä? Darf ich mich jetzt nicht Blood Angel nennen oder 88 oder so? Was heißt denn das? Natursekt 2000, weißt du? Ja, ich bin hier oppressed und so, weißt du? Ich brauche jetzt einen Patriot. Nein, ja, Schaufelgeld, sich auch die Leute. Wissenschaft mit der Menstruation. Jetzt beschäftigt sich auch die Wissenschaft mit der Menstruation. Jetzt erst. Ja. Ja. Vor allen Dingen meinen die wahrscheinlich damit die Sozialwissenschaft. Gibt es eine andere? Ich glaube nicht. Endlich. Das ist natürlich alles sehr, sehr bräsig vorangegangen. Also ja, 1958 wurde erst festgestellt, dass Blut, also Menstruationsblut, nicht giftig ist. Früher gab es da so den Mythos, wenn menstruierende Frauen Blumen gießen, werden die welk, die Milch wird sauer. Dabei. Das ist nicht, weil die menstruieren, das ist, weil die Frauen sind. Oh, Entschuldigung. Einmal im Monat mein Mikro offen. Die Hälfte der Menschheit eben die Menstruation. Also so ziemlich alle zwischen 12 und 55. Es wurde jetzt erst gemessen, wie in welchem Level der Schmerz bei Menstruation ist. Also es gibt Menstruationsschmerzen, die sind so heftig wie bei einem Schlaganfall. Schlaganfall. Das fängt aber auch aus, als hätte es einen kleinen gehabt. Also wenn mein Gehirn ausgenockt ist, das durch... Hä? Was ist das für ein Bild? Nee, also hätte sie nicht den Vergleich von einem Bruch nehmen können, wäre das nicht besser gewesen. Wie wenn man sich beide Beine oder vier Knochen bricht oder so. Wirklich Schlaganfall. Also die meisten Leute haben. Sie muss doch nochmal eine Weile nachdenken, wie heftig die jetzt sind. Sag mal, und war auch jetzt mal. Oh, sorry, rede du, sorry. Im Praktischen, jeder von uns, der irgendwie eine Beziehung geführt hat in seinem Leben mit einer Frau, weiß, wer derjenige ist, der zur Apotheke radelt nachts, wenn es regnet oder was weiß ich, irgendwie noch Schmerztabletten besorgen muss oder sonst irgendwas. Es ist ja nicht so, dass das, nur weil man da öffentlich nicht drüber spricht, dass da kein Mitgefühl oder dass da kein Verständnis für herrscht unter Männern. Das ist so, das ist wieder mal so eine typische Gegenüberstellung von Blödsinn, ne? Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, männlichen Geschlechts, der gesagt hat, wenn meine Alte ihre Tage hat, ist mir scheißegal, das Gejaule. Oder sowas. Ja. Das ist dann Quatsch. Ein Pirat sticht auch in die rote See, weißt du? Das kann man halten, wie man will, ja, aber... Nein, aber ich weiß, was du meinst. Das ist nur dadurch, dass es nicht in der Öffentlichkeit oft besprochen wird, ist es nicht so, dass es nicht existent ist. Und das ist auch nicht so, dass man, wie du meintest, sich dann auch um das Weibchen kümmert, was da unter hormonellen Sachen leidet. Und ja. Also das ist ja mal einfach ein schockierender Fakt. Was meinst du, dass vor 100 Jahren die Leute dachten, dass eine Frau, die ihre Tage hat, nicht Sahne schlagen darf und sowas? Das ist sie meint, es wäre ein schockierender Fakt, dass es so die Schmerzen sind wie beim Schlaganfall, wie ihr gerade eingefallen ist. Aha, okay. Man wusste doch schon, dass man Schmerzen hat. Was, hä? Ja, aber der Level ist erst jetzt gemessen worden. Aha, und es okay. gibt auch nur einige Fälle, wo es wie beim Schlaganfall ist. Ja, von 10.000 eine Person, weißt du, mit ganz großem Abstand. Es gibt auch Leute, die von einer Überdosis Vitamin C gestorben sind. Jetzt fangt ihr aber an, krass die Leute zu othern. Hype und Tabubruch. Das hat natürlich noch einen anderen Grund. Damit lässt sich viel Geld verdienen. Es gibt eine unglaubliche Menge neuer Produkte auf dem Markt. Schwämmchen, Stoffbinden, vibrierende Tampons und die Menstruationstasse. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gruselige Sache ist. Die Tasse ist ein Paradebeispiel der Vermarktung. Die Tasse gibt es eigentlich schon ziemlich lange, seit 20 Jahren. Die Das ist ein Paradebeispiel der Vermarktung. Es gibt sie seit 20 Jahren. Und es hat ja auch erst jetzt jemand was drüber geforscht. Und da, trotzdem gibt es die schon seit 20 Jahren. Da ist wieder Doc Brown unterwegs. Ja, letztes Jahr oder so haben Wissenschaftler erst rausgefunden, was für Stoffe sich im Urin befinden. Ja, das wurde einfach nicht berücksichtigt. Ja, so wichtig. Free Pissing. Jetzt können wir uns die Wunden wieder einreiben und so. Ganz toll. Das hat sich nie so richtig durchgesetzt, hat sie gerade gesagt. Ein Paradebeispiel für Marketing, es gibt sie seit 20 Jahren, das hat sich nie richtig durchgesetzt. Oh Gott. Und jetzt durch eine neue Materialkontextur haben die Leute der Tasse wieder angenommen. Materialkontextur. Und haben Warum schneiden die sowas nicht raus? Ich meine, das ist doch peinlich. Das ist die Erklärung, die Expertin erklärt gerade. Sei doch mal ruhig, wenn die Expertin redet. Was Internet vermarktet. Man hat einfach gemerkt, ja, das sind... Jetzt haben sie die Tasse über das Internet vermarktet mit einer neuen Kontextur. Jetzt, ja. Arbeitet sie bei der Firma? Das würde ich gerne wissen, Alter. Ohne das müsste man eigentlich mal checken, ja. Kontextur und Coca-Cola. Man muss das in der richtigen Kontextur sehen, sonst macht das keinen Sinn. Darf ich ganz kurz was zur Menstruationstasse vorlesen? Ja, von Wikipedia, nur ganz kurz. Vorteile. Also bla bla bla. Außerdem kann die Frau das Menstruationsblut im Hinblick auf Menge, Zusammensetzung und Farbe beurteilen. Nachteile. Warte mal. Es gibt ein verzeichneten Fall von toxischem Schocksyndrom Verbindung mit der Verwendung einer antibakteriell besiedelten Menstruationstasse. Sehr erfolgreich. Oh, ja, das gibt es aber bei dem Tamponkram auch häufiger. Ne? Ja, das ist aber echt krass. Also da kannst du ja von sterben und so, das ist echt heftig. Ey, ganz ehrlich, ich habe von dem Ding noch nie gehört. Also, warum redet man darüber dann? Also, sorry. Also, als ich die Tasse gesehen habe, dachte ich erst, das ist irgendwie so von irgendwelchen Fetischleuten, die das irgendwie dann geil finden, damit einzuschmieren oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja eh alles. Und das ist dann, Feministinnen wissen ja, wow, weißt du, keine Ahnung. Aber die ist anscheinend eine Femenaktivistin, aber ich sehe keine Titten wieder bei Google. Oh, nee, bitte nicht. Boah. Wir haben da ein Problem, wir können da entgegenwirken und die geben dafür Geld aus. Ja, prima, machen wir. Ja, so funktioniert das doch, oder nicht? Oh Gott, Alter, bitte mach weg, das ist voll gruselig. Gott. Die Stops von dir sind heute echt königlich. Trotz Geldmacherei, Geldmacherei ist das. Ja, was? Hä? Ein Produkt, das es seit 20 Jahren gibt und das sich nicht durchgesetzt hat, ist eindeutig Geldmauserei. Das fand ich ja, das zwingt das einfach immer wieder auf, sagt immer wieder, ja, wir machen nochmal eine neue Kontextur. Das ist wie mit diesem, erst haben sie bei uns dieses Luftschiff für Fracht für x Milliarden als Luftnummer gebaut, jetzt bauen sie es in England mit neuer Materialkontextur. Ja. Frauen haben endlich mal mehr Auswahl. Schon wieder widersprochen. Da habt ihr eure Erklärung, warum es so viel von dem Scheiß gibt, weil ihr Auswahl habt. Und den halt Demo only. Für politische Forderungen. Habt ihr das gehört? Den Hype sollten wir nutzen für politische Forderungen, hat die Tante gerade gemeint. Was für ein Hype? Menstruationshype oder was? Ja. Ja, soll das jetzt heißen, dass wenn ich eine Frau sehe und der das unten rausläuft, dass ich das nicht eklig finden darf? Oder ich verstehe das nicht? Du musst ja, du eine politische verstehst. Forderung machen. Ja, die politische Forderung kommt jetzt, glaube ich, gleich. Was sollen zum Beispiel die 19% Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden? Das gleiche wie die 19% Mehrwertsteuer auf Rasierklingen. Ende der Diskussion. HauTV findet, da zahlen wir ganz schön drauf. Boah. Den ganzen Blutkram dazu einbinden. Hier, da hören ihr. Wir zahlen mit unserem Blut. Alltagsgegenstände, keine Luxusprodukte und müssten eigentlich mit viel weniger besteuert werden. Also Bier ist ein Alltagsgegenstand, kein Luxusprodukt. Ansonsten sollten wir Frauen uns entspannen, wenn wir rot sehen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass in der Gesellschaft eben damit offener und gelassener umgegangen wird, dass es nicht mit so einem Ekel mit das dem Ekel ist Blut, Mann. Sag mal, bist du blöd oder so? Ich kann nicht mal normales Blut sehen. Also, ja, ohne Scheiß. Ich meine, das ist doch nicht so was extra. Oh, das ist einfach nur Blut. Das kommt halt unten aus deinem Loch raus. Das ist einfach nur Blut, fertig. Was ist, natürlich gibt's Ekel und sowas. Ich mag doch also, auch keinen, wenn mir jemand auf den Tisch rotzt, mag ich das genauso wenig. Warum nicht? Ja, weil ich nicht rotzophil bin. Sollte aber keine 90% kosten. Ich meine, ich... Du solltest auch keine Sexualpartner ablehnen, nur weil du rotzophil bist und die gerne in deiner Wohnung rumspucken. Das ist sonst ableistisch. Das siehst du ja auch bei Animes, wenn die auf RTL 2 oder so kommen, wenn sie es Blut zensieren. Die zensiert, weil Blut einfach eine Assoziation bei uns hat mit I, eklig, das will man nicht sehen. Fertig. Ja, also guck, vergleich die ganze japanische Kunst. Es ist alles viel blutiger, weil es da halt diese, gibt's andere Tabus halt. Ja. Das ist wieder ein Strohmann, der so da so gemacht wird, so, oh, die Gesellschaft tabuisiert es aus den und den Gründen. Und welchen Nutzen hätten wir denn, wenn es nicht tabuisiert wäre? Welchen? Ich wüsste von der Frau gern einen Punkt, der wirklich... Mehrwertsteuer, hat sie doch gerade gesagt. Ja, aber das ist ja kein Punkt, der, ich wollte gerade ausführen, einen Punkt, der allen Menschen nutzt, weil ja, Sachen, die nur einer Gruppe Menschen nutzen, riechen für mich nach gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Dass gerade junge Frauen sich einfach wohlfühlen. Gesellschaft muss sich ändern, dass sich gerade junge Frauen wohlfühlen. Und wenn es Probleme gibt oder Schmerzen oder irgendwas vielleicht auch nicht so abläuft, wie es eigentlich ablaufen soll. Ich verstehe nicht, was die da sagt. Dass es nicht so abläuft, wie es ablaufen soll. Die redet wirr. Achso. Mir fällt gerade auf, ich kenne dich sogar. Ich habe mir einen Vortrag bei der Republika 2016 von dir angehört. Echt? Du arme Sau. Oh Gott. Alter, Free Bleeding Vortrag. Weiße Hose angehabt. Ja, die war, wie hieß der nochmal? Die hat am Ende von ihrem Vortrag meinte sie, die Periode abschaffen, ganz nach marxistischen Maximen oder irgendwie so. Ich muss mal anschauen. Ja. Oh, echt? Ja. Die Periode abschaffen, das war am Ende von ihrem Vortrag das Thema. Aber ich muss es raussuchen. Hä? Ja. Mit Nano-Eingriffen und kleinen blutfressenden Nano-Maschinen zulehnen. Oder was? Also wenn das Patriarchat erstmal überwunden ist, dann gibt es sowieso keine Periode mehr. Ja. Dann ist die Periode des Patriarchats vorbei. Kichern. Du hast es verstanden. Theresa Lehmann, Professor Dr. Theresa Lehmann, hoffe ich doch bald. An irgendeinem Genderfachsitz, bla, Scheißdreck. Für viel Geld. Menstruation als Revolution. Oh, fuck. Auch einen Artikel die ist aus Heilbronn, boah. Nur einen Fetisch, glaube ich. Jetzt wisst ihr auch, warum die Frau Expertin ist, weil sie auf der Republika geredet hat. Und bei der Republika reden generell nur Experten. Ja, gut, das ist ja automatisch in dem Berlin-Pass drin, dass du dann auf der nächsten Republika einen Vortrag über dein Thema hältst. Ich weiß auch nicht, wie ich dieses Standbild hier schon wieder hingekriegt habe. Aber du machst es gut. Ich glaube, die Frau ist einfach gut geeignet dafür. Also ich würde mir das ja gerne aufschreiben als meine Leistung, aber ich will ja nicht die Leistung der Frau hier irgendwie schmälern. Wissenschaft eben damit offener und gelassener umgegangen wird, dass es nicht mit so einem Ekel, mit einem Ekel begegnet wird, dass gerade junge Frauen sich einfach wohlfühlen. Und wenn es Schmerzen Probleme haben. Gibt oder Schmerzen oder irgendwas vielleicht auch nicht so abläuft, wie es eigentlich ablaufen soll, dass man sich auch traut, das auszusprechen. Ja, alles ist gut, ihr könnt darüber reden. Das Netz hat eine Menstruationsrevolution ausgelöst. Das ist gut. Die Forschung versucht, was Besseres gegen Regelschmerzen. Ganz kurz, nein, das war schon da. Ihr habt nichts gemacht. Solche Veränderungen, die kommen einfach von alleine. Ich habe zwei Tage lang getweetet, jetzt hör auf, meine Leistung klein zu machen. Ja, genau, und dann so alle. Genau, du hast getweetet. So erst hast du viel getweetet, dann immer weniger. Und 19% mehr als 2 Euro gekostet. Es ist so krass, sorry, aber ihr habt nichts verändert. Das kommt alles von alleine, weil die Leute einfach keinen Bock haben, in diese Schubladen gesteckt zu werden. Ja, es kommt von alleine, es geht von alleine. Ja, wenn es mal nicht so abläuft, wie man will, genau. Rote Tante. Was ist das eigentlich für ein Schandtisch? Oh mein Gott. Und zumindest wird über die Abschaffung der Tamponsteuer geredet. Den Tag, an dem das passiert, werden wir rot im Kalender ansprechen. Ja, aber mal ernst zu sein, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also, finde ich ganz gut eigentlich. Und die Rasierklingen dann aber auch 7%. Ja, eben, da kann man sich dann über so viele neue Sachen Gedanken machen. Ja, aber Rasierklingen wieso Rasierklingen? Ey, wenn ich in meinem Job irgendwie anerkannt werden will, als ich habe rasiert im Kontakt gearbeitet, dann muss ich rasiert sein. Walt Disney erlaubt seinen, da habe ich auch mal gearbeitet, die haben zu der Zeit den Mitarbeitern keine Bärte erlaubt. Also, und ich frage mich, wo ist das gesellschaftliche Stigma größer? Bei dem Mann, der nicht ordentlich rasiert ist und der dafür eine Abmahnung oder eine Kündigung kriegt vielleicht? Oder bei einer Frau, die sagt, speziellen 4 Tage und mir geht's nicht so. Die kriegt doch Mitgefühl von den meisten Leuten. Also klar gibt es da sicher auch Leute, die wie vorgesetzt oder so sind, halt kalt reagieren, aber ich weiß nicht, ich habe lange mit einer Frau zusammengelebt, die irgendwie in der Gastronomie gearbeitet hat und da war das gang und gäbe, dass die eine für die andere eingesprungen ist, wenn das halt gerade irgendwie nicht ging. Ja. Also das ist nicht so, dass das außerdem glaube ich auch, dass, also ich meine mich zu erinnern, dass ja viele von diesen Sachen, die irgendwie niedriger besteuert sind, noch nicht deswegen niedriger besteuert sind, weil die irgendwie Alltagsgegenstände sind oder so. Ich glaube, die verwechseln das so ein bisschen mit England oder so. Weil in Deutschland ist das ja eher so ein Ding wie, das sind so Sachen, die man sich normalerweise, sowas wie Blumen irgendwie oder Zeitungen oder so ein Kram. Ne? Grundnahrungsmittel sind 7%. Ja, oder das halt eben. Aber ja, es gibt halt lauter solche Sachen, ne, die dann irgendwie niedriger besteuert sind, weil die Leute dafür halt auch kein Geld ausgeben normalerweise dann. Aber ich meine, grundsätzlich hätte ich da auch nichts dagegen. So kann man ja Geld auch umverteilen auf die Art und Weise. Aber das würde ja im Endeffekt... Ja, umverteilen auf die Art und Weise natürlich auch, also das muss ja dann auch irgendwo wieder reinkommen, das Geld, was sie an der Stelle... Und dann wird das Zeug nämlich einfach teurer. Das ist ja das Traurige so ungefähr. Ja. Aber ich fände es grundsätzlich in Ordnung, wenn Leute, die Gesellschaft verlangt sozusagen, ja, wenn die auch erschwinglicher wären und da nicht so hohe Steuern drauf wären. Fände ich völlig vernünftig. Ja, kann man sich auf jeden Fall darüber unterhalten, aber das wieder so hinzustellen, als wäre das jetzt so eine riesen Menschenrechtsgeschichte da irgendwie, die allen Leuten ihr Leben versaut, weil... Ja, genau. Ja, aber auch mein Ansatz ist halt wenigstens für alle, weißt du? Und nicht mein Ansatz ist nicht für mich, meine Freundin und mein Klientel. Sondern wenn, dann muss eine Regelung geschaffen werden, wo alle Menschen entlastet werden. Dieses ganze Klein-Klein bringt uns gar nichts. Gesellschaft. Ja, die instrumentalisieren das natürlich wieder so als vordere Front für den für Progressivität und was weiß ich. In Wirklichkeit ist es einfach nur ein Blödsinn. Das ist die Intersektionalität. Also ich hab meine Notizen gefunden und ich habe in meinen Notizen, ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat oder wie, warum ich das runtergeschrieben habe, aber ich habe in meinen Notizen gefunden, das Patriarchat zwingt der Frau den Tampon auf, was eine ständige Vergewaltigung ist. Dann esoterische Bücher auf Amazon, binärische Geschlechterrollen in den Mythen, hast du das echt so gesagt? Esoterischen Büchern, Diskussion anregen, Periodenblut selber herstellen für Transsexuelle, Free Blood, Sexismus, sie hatte die ganze Zeit eine sehr zittrige Stimme, digitale Zivilcourage, Period Positivity, Antifaschismus, LGBTQ-Feminismus, Politikwissenschaft hat sie studiert oder studiert noch und menstruale Phase im Netz. Das war das, was ich mir notiert habe, während ich in dem Vortrag saß. Aber ich weiß nicht, was, wie, wann sie was erzählt hat. Keine Ahnung. Aber ja, das habe ich mir runtergeschrieben. Eigentlich tue ich mir immer nur Talking Points aufschreiben. Die wäre auch eine gute Lehrerin für den Fantasy-Unterricht. Ja. Ich finde es gut. Ich war in so einer Veranstaltung. Ich hinterfrage gerade meine Lebensentscheidung. Oh Gott. Tja. Aber du könntest dir so ein T-Shirt machen. Ich war auf der Republika und hab's überlebt. Oder so. Stimmt. Ich muss schreiben, ich war auf der Republika und häufiger in China. Nach China würde ich auch zurückfahren. Warte, ich habe noch ein Bild von Trump. Mit Periodenblut. Gemalt. Lol. Herr Bento. Bento. Haben wir eigentlich noch Links übrig? Ey, ihr werdet's nicht glauben, ich bin auf der Femme-Seite, Film oder was das ist, und die haben Werbung zugeschalten von Wanks VR. Don't just watch it, experience it. VR, VR-Pornos. Tja. Voll okay. Geil. Finde ich gut. Ja. Rechtsklick heißt nein. Ja, aber wenn sogar, ich meine, ihr habt's gemacht, die Leute akzeptieren das sogar als Kunst an. Warum sagt ihr dann gleichzeitig, dass es tabuisiert ist? So, hä? Das macht Gott, gar keinen Sinn. Das ist ja auch so dieses Donald Trump-Bild, oder? Ja, das Sinnbild für alles, was schlimm ist, weißt du? Ja, alles klar. Ja, also ich meine, mit Periodenblut gemalt, denke ich mal. Ja, klar. Ja. Ach, bitte Scheiße. Ich finde das sexy. Ja. Da gibt es auch den Typen, der mit seinem Penis zeichnet. Es gibt da irgendwie so einen Aktionskünstler, der wichst auf die Leinwand und streut dann Glitter drauf. Überleg mal, du kannst so einen Scheiß tatsächlich verkaufen. Dann bist du ein großer Künstler. Ja. Erst dann. Nein, alte Schäde. Aber das ist halt schon echt irgendwo lustig, dass du dann auf der Republika einen Vortrag hältst und danach dann in die Medien. Apropos große Kunst. Ah. Oh. Wir hatten da noch ein Thema offen, wa? Ja, ich glaube, der Leak wäre ganz interessant. Ich habe mir das Video von Liana Kürzner angeguckt. Das geht ja sogar fast eine ganze Stunde, weil sie ja auch in den Leaks mehr oder weniger vorkommt. Mich interessiert jetzt halt so mehr oder weniger als angehender hier Akademiker, was davon ist jetzt wasserdicht? Weil das ist einfach wieder so viel Information und irgendwie verstrickt, sehr kompliziert für mich. Für mich, also bisher sieht es so aus, dass du 50.000 Wörter geleakt hast von Chatprotokollen und dass fast ein Dutzend von den Leuten, die involviert sind, das auf Twitter mehr oder weniger bestätigt haben, dass es die Leaks genauso echt sind, wie sie sind. Einfach dadurch, wie sie reagiert haben. Allerdings ist halt oh Gott! Das auch alles mit Vorsicht zu genießen. Das Einhorn macht mir Angst. Und das hässliche Ding daneben. Das war gerade voll gruselig. Ich habe mir neulich die Resident Evil 7 Demo angeguckt. Das fand ich jetzt hier gruseliger. Oh boy. Also für die Leute, die jetzt sich fragen, worüber reden die Verrückten da jetzt gerade wieder. Es gab eine Veröffentlichung von, wie der Abel schon gesagt hat, 50.000 Zeilen, 50.000 Wörtern Chatlogs. Unter anderem war diese Dame in den Chatlogs, ihr damaliger Lebensabschnittsgefährte Alex Lifshitz. Ganz kurz, und das ist hundertprozentiger Fakt, dass die das ist. Also ich habe selber die Konfirmierung noch nicht komplett durchgeschaut. Also es ist noch mit Vorsicht zu genießen, aber das, was ich bisher gesehen habe, ich denke nicht, dass das gestaged ist, aber ich habe es mir auch noch nicht im Detail angeguckt. Es gibt da halt ein sehr hartes Indiz und das ist Ian Miles Chung, der gesagt hat, jo, das sind Chatlogs aus der Zeit, als ich da auch noch drin war. Ja. Also der hat es bestätigt und Chung ist zwar inzwischen sowas wie ein Pro-Gamergator oder Gamergator, aber trotzdem gibt es jetzt keine Agenda. Ich traue ihm eigentlich nicht zu, dass er jetzt da was verifiziert, um irgendwie Vorteil draus zu schlagen, was nicht wirklich echt ist. Ja. Also ich kann mir kaum ein Szenario vorstellen, in dem der Chong was davon hätte, wenn er da jetzt lügt. Außerdem, wer so viel Kram erfindet, ne? Der hat aber sowieso... Also jemand, der den Text so runterschreiben kann und das so erfunden hat, also der kann, keine Ahnung, der ist Schriftsteller oder so. Wenn du das wirklich so erfunden hast, die Textzeilen, wird das schon heftig. Also, du hast so viele Zitate da drin, die sehr fragwürdig sind und die man eigentlich highlighten müsste, dass die einfach nur vorlesen 3 Stunden dauert. Und das sind wirklich Zitate, wo du dir einfach nur denkst, ihr wollt eine Anti-Harassment-Kampagne sein, ihr baitet Leute in euch harassen, ihr versucht Leute zu doxen, bei dem einen geht's um Kinderpornografie, bei dem anderen geht's um Frauen belästigen und halt wirklich, das sind Sachen in den Leaks drin, die sind einfach nur geschmacklos und extrem fragwürdig. Und das wird natürlich eine lange Zeit auch, bis die Presse das jemals auch nur anguckt und vielleicht mal drauf eingeht. Aber so im Grunde sind die ganzen Jokes und Witze, die man über die progressiven Clique gemacht hat, der Witz ist, dass sie eigentlich noch unter das Niveau gehen, was man eigentlich von den Akkus schon immer gehalten hat. Und das ist eigentlich schon heftig. Also, ich habe mir, keine Ahnung, ich habe mir von Team Bro Team, ja, genau, ich habe mir von dem die 8 Stunden lang, wo er aus den Chatlogs vorliest, habe ich mir mit zweifacher Geschwindigkeit angehört. Und einfach nur die Soundbites da draus sind einfach nur extrem fragwürdig. Also von vorne bis hinten. Also keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber das im Detail reinzuschauen. Dass auch Wikipedia-Autoren, habe ich irgendwie gesehen, dass sie Wikipedia-Autoren kannten, die dann den Gamergate-Artikel und sowas für die halt. Ja, Wikipedia, Guardian, ne. PBS. Ja, für die Eingeweihten, das ist der Herr Ryu Long gewesen. Und da gibt es auch eine ziemlich lustige Geschichte, wo Zoe ihn auffordert, praktisch einen Artikel zu ändern. Und innerhalb von 2 Stunden kommt er der Aufforderung nach. Ja. Also da kann man auch ganz klare wieder Indizien daraus konstruieren, dass das nicht gefaked ist. Und das kann man ja auf Wikipedia nachverfolgen, wann welcher Edit erfolgt ist. Die Finanzaufsichtstussi von Femfrec, Catherine Cross, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Die taucht auch drin vor, soweit ich es jetzt richtig im Kopf habe. Jo. Aber ich. Und, hat auch die Liana Kerzner auch bei Namen genannt, also sie gemeint, dass diese Frauen, oder wie, ich sag's mal, versuch's mal sinngemäß zu zitieren, so, ja, diese Frauen, die sind ein Problem, weil die halt nicht auf unserer Seite sind. Weißt, und da hat sie in ihrem Video auch gemeint, das ist halt so ein Satz, so diese Frauen, dass halt Frauen wirklich von solchen Feministinnen nicht als Individuen gesehen werden mit individuellen Meinungen, sondern so es gibt verschiedene Camps. Ja. Schwarz und Weiß denken. Also so genau. Ideologisch gefärbt, so wie Kuffar oder kein Fascho oder weißt du, so irgendwie. Einfach ideologisch. Und ich gucke gerade auch noch, der Miles Cheong, der Cheong, oder ich kenne seinen Namen nicht aussprechen, Coffin hat es auch confirmed und was wäre es was? Er hat sich auch dann bei der Liana Kerzen entschuldigt. Ja, weißt du, und die Leaks, die sind heftig, ja. Vor allem mal ein Zitat raussuchen. Ich will niemandem meinen Karren fahren, aber Catherine Cross zu sagen, diese Frauen ist halt auch, sie ist offenlebender Transmensch. Ja? Und sich dann hinzustellen und anderen Frauen praktisch das Frausein aufgrund von irgendwelchen politischen Dingen abzusprechen oder die Stimme abzusprechen, ist ganz schön patriarchalisch, Catherine. Das Krasse ist auch, dass die auch, also wenn das stimmt, ja, also das ist ja alles noch, mal gucken, ist ja nicht hundertprozentig. Dass Liana Kerzner so ein former Editor von der wirklich kontaktiert haben, so dass die halt nicht mehr genommen wird für Aufträge und sowas. Und die war ja freiberufliche Journalistin, die leben davon. Und wenn es dann halt einen Redakteur gibt oder Redakteurin, die halt so dann kontaktiert werden, was weiß ich, wie bei der Sache mit Thunderfoot, wo der Arbeitgeber kontaktiert wird, damit die halt gefeuert werden oder beziehungsweise kein Geld mehr verdienen. Das ist wirklich krass. Also das ist echt krass. Und jedes Mal, wenn es um Gamergate um solche Sachen geht, ist eher immer so, hier halt den Ball flach, wir wollen sowas nicht. Das ist, ich meine, klar, Alison Rapp war was anderes, aber da war es halt auch nicht Gamergate, was den Ausschlag gegeben hat. Aber sonst war es eigentlich immer so, ey, wir sind nicht so, wir wollen nicht Leute für dumme Sprüche, außer halt so Leute wie Sam Biddle, die einfach versuchen, richtig praktisch uns herauszufordern, aber ansonsten irgendwelche Nobodies praktisch, ja, weil also Kerzner ist ja jetzt nicht irgendwas Großes, ja. Ja, das ist einfach so, war für mich auch in der ganzen Sache, weil ich das nie ganz verstanden habe und nicht so hundertprozentig verfolgt habe, aber diese Charakterisierung oder ich sag mal, diese Karikatur von diesem bösen Internet Typi, der in seinem Keller wohnt und gegen Veränderungen ist. Das ist genau das gleiche wie wenn der Messier sagt, ja, die Killerspiele machen einen zu einem Amokläufer, weißt du? Ja. Also, und die profitieren halt davon. Ich meine, guck mal, die leben davon. Guck dir mal Feminist Frequency an. Die hat einen YouTube-Channel. Guck mal, die verdient jetzt, geht in Urlaub, kann sich das, die und die Scheiße leisten, was die für Kohle haben, was die verdienen. Nur durch den Skandal, den es eigentlich gar nicht gab, ja, so wie die den beschreiben, und die haben ein schönes Leben. Die leben davon. Ja, also ich meine, in den Chat-Logs, also was ich krass fand, mit Aaron Joni, der beschuldigt worden ist, Zoe zu verprügelt zu haben, wo man einen falschen Polizeireport ausgefüllt hat, wo man sich danach dann in der Gruppe abgesprochen hat, bitte tut den Claim nicht repeaten, weil ich will das Ding zurückziehen. Das fand ich zum Beispiel auch ziemlich heftig, dass du sozusagen jemanden falsch polizeilich beschuldigen tust, weißt du, und danach... Social Engineering. Ja, also und dann doxen, entschuldigen und sagen, ah, ich war früher mal eine schlechte Person, ich habe hier oder da was Schlechtes gemacht, aber wir doxen ja jetzt die richtigen Leute und so. Und ja, also eigentlich wortwörtlich, Con ist... zum Harassen von anderen Leuten gemacht. Also, keine Ahnung. Also wortwörtlich, aber die Leaks, da müssen wir mal die besten Soundbites irgendwie raussuchen, weil das ist echt heftig. Also, Attacking Total Biscuit, die finden es scheiße, nur weil er Krebs hat, heulen alle rum, dass wenn wir ihn angreifen, weil er halt am Sterben ist. Hat aber trotzdem so, dann hat seine Frau, die, wie heißt die nochmal? Jenna Bain, aber auch so Nachrichten gekriegt, so, ja, bald ist dein Mann tot und so eine Scheiße. Alter Schwede. Weißt du, und darüber redet da auch niemand. Das ist so... Ich glaube auch nicht, dass das Total Biscuits Art oder Wunsch wäre, dass da überhaupt jemand drüber redet. Ja. John Bain, ja klar, und John Bain, der hat ja auch irgendwie auf Reddit irgendwie was geschrieben, so im Nachhinein, weil der die ja sogar verteidigt hatte damals. Weißt, weil er so im guten Glauben halt gemeint hat, so, okay, Das sind alles Spekulationen und so weiter. Und im Nachhinein hat sich halt rausgestellt, dass sie sich wirklich wie ein Kind verhalten hat. Und ich meine, ganz ehrlich, halt den Opportunismus gerochen hat. Und ich meine, die lebt jetzt einfach von der Opferrolle. Ist ja so. Was kriegt die 3000 Euro Patreon? Und dann flänzt sie rum wegen dieser Nintendo-Sache mit Shuffle-Geld, hat nochmal Tausender mehr gekriegt. Also, es ist echt krass. Also, ich habe da irgendwas falsch gemacht, als ich mich für den Liberalismus entschieden habe. Ich sollte auch dauernd nur rumflennen, dass ich ein Ausländer bin, es mir so schlecht geht und bla bla bla. Ja. Ihr seid alles Rassisten und unterdrückt mich. Unterstützt Sallys Patreon. Der wird ja von uns Cyber ja, genau. Sag uns einfach, wie viel Prozent du haben möchtest. Und ihr dann schickt mir dauernd Videos von Theresa Neumann, wie sie sich einreibt in Blut und sowas. Ja, genau, so irgendwie. Nee, aber weißt du, zum Beispiel Frederick Brennan haben sie versucht, als Pädophilen darzustellen, haben einen Weg überlegt, aber die meint, der bekommt Crippled Points. Dann Destroying Mike Cernovich, wie sie eine Kampagne machen können, dass der das Internet verlässt. Dann wollten sie dann gegen irgendeinen kleinen YouTuber vorgehen. Eine Person durfte nicht in die Chats rein, weil sie sich geweigert hat, gegen ein 13-jähriges Individuum vorzugehen, was anscheinend Zoe geflamed hat oder irgendwie so. Und sie hat ja auch mehrere DMCAs an YouTube-Channels geschickt, also falsche DMCA Copyright Strikes. Ja. Unter anderem Mundane Mad, da ist, glaubst du, am bekanntesten und ich glaube sogar Tech Review USA. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es bei dem war. Und man muss dafür auch nicht vergessen, das ist die Anti-Harassment-Gruppe. Weißt du, das ist ja das Geile dran. Ja. Die von Feminist Frequency, ich glaube sogar komplett finanziert wird, ich bin mir gerade nicht sicher, die also von Google eingeladen wurden, wegen Harassment und sowas, dass man was dagegen macht. Und dann kommt sowas raus und komischerweise, warum hört man nichts davon? Das ist das Interessante. Warum hört man davon nicht? Dieses Panel bei Google, das soll ja sogar in der Vergangenheit mal gar nicht so blöd gewesen sein. Also hatten die ja damals irgendwie rausgegraben, dass sie in den Jahren davor da durchaus irgendwelche Projekte stärken wollten, um halt irgendwelchen Leuten das möglich zu machen, da verschlüsselt zu kommunizieren und solche Dinge halt. Ne? Also und die wirklich in irgendwelchen Unrechtssystemen leben und das dann irgendwie da kaputt zu machen mit so einem hier, wir sind Frauen im Westen, wir werden unterdrückt, sie sagen uns hier böse Sachen, die wir nicht hören wollen, im Internet. Wir haben in den Chatlogs hier doch drin, dass man aktiv versucht hat, diesen Game Champ von Disney für 400.000 US-Dollar, dass man den aktiv sabotiert hat, damit der nicht stattfinden kann. Und dass man das genau mit Hilfe von einem Mitarbeiter gemacht hat, dann hinter Leuten Randoms hergehen, also die finanziell schädigen zu wollen, Arbeitgeber kontaktieren, eine andere feministische NGO verklagen wollen und das war glaube ich TYC-Ding, aber halt weißt du, wirklich alles geplant, also dann auch Social Justice ist Leverage Points for Special Twitter Treatment. Weißt du, nach dem Motto, ich kämpfe hier einen gerechten Kampf, fließt dann manchmal Blut und schaut dann bitte drüber hinweg. Deswegen hat er Justin Bieber Leaks, wo er irgendwie halt nackt mit seinem Arsch draußen steht. Auf Twitter wird nicht zensiert, aber Con-Leaks innerhalb von schneller, wie wenn was bei WikiLeaks rauskommt. Ja, aber das kommt ja auch zum Ausdruck, dass sie öfter mal Randy drum bitten, Randy Harper für die Leute, die erst später zugeschaltet haben, dass sie die auch öfter drum bitten, irgendwelche Sachen bei Twitter zu beschleunigen und da mal nachzuhaken, was denn mit ihren Bitten um das Bannen unliebsamer Personen passiert ist und so. Also da herrscht ganz klar genau diese Bay Area-Klicken-Scheiße, die wir uns vorgestellt haben. Ja, wortwörtlich. Und also und ein Fortsatz davon wächst aus der Erde von Berlin gerade, leider. Und es ist halt, also, wie soll ich sagen, in den Dingern selbst, im ausgewählten Teil, wo schon sozusagen eine Vorauswahl von den interessantesten Teilen getroffen worden ist, selbst da steht eigentlich noch so viel drin, dass man eigentlich jede Person, die mit dem Con-Netzwerk zusammenhängt, eigentlich, keine Ahnung, ich weiß nicht, die tun sich selber blacklisten darüber, wie miserabel sie sich als Menschen verhalten. Also wortwörtlich. Also, weißt du, keine Ahnung, Photoshops machen, das den Leuten schicken. Einfach Harassment, weißt du, keine Ahnung. Ist geil. Richtig gut. Ja, aber ja. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal die Zusammenfassung zumindest durchzulesen, die unter vielen Sachen hier kursieren. Aber Mondaffe, du willst auch was dazu sagen? Ich wollte jetzt erstmal nur guten Abend sagen und ja, es scheint ja gerade so, als wäre ich zu meinem Lieblingsthema in den Stream gekommen. Ne? Ich dachte, wir machen noch einen extra Stream, aber wenn wir es jetzt schon besprechen, dann kann man ja noch ein bisschen was dazu sagen. Also ja. Zum einen fand ich es mal ganz lustig, dass dieser Weiß-Artikel, also dieser Weiß-Beitrag, von dem wir gerade auch die Bilder zeigen, direkt 2 Tage später kam, glaube ich, also nachdem auf MSNBC mal wieder Gamergate genamedropped wurde, so als hätte man das irgendwie mitbekommen und sich dann dazu entschieden, ja, wir machen jetzt hier diesen Weißbeitrag, weil kann nur der Frau Zoe Quinn ein bisschen mehr Relevanz verleihen, ja. Und zu den Leaks, das ist eine sehr interessante Geschichte. Also ich glaube aber auch, dass wir dann nächste Woche ein bisschen mehr drüber wissen, ja, falls wir nochmal drüber sprechen werden, weil 50.000 Zeilen, das muss sich erstmal einer durchlesen, ja. Und wenn du nicht weißt, wonach du suchst, dauert das halt. Was ich dazu vielleicht noch sagen könnte, wäre während des Bro-Teams Livestreams war ja der ehemals Chong auch im Chat von YouTube und hat dann halt die ganzen Leute confirmed und hat dann halt eben auch Zusammenhänge erklärt und so weiter. Und es wird zwar nicht gesagt, aber ich habe jetzt persönlich die Vermutung, er war es dann wahrscheinlich auch, der zumindest von der Twitter-Gruppe die Chatlogs geleakt hat. Also ich glaube, die Vermutung ist angebracht. Okay. Ja. Aber wie gesagt, nehmt das alles noch mit ein bisschen Salz und Zweifel und allem und so, weil man muss sich das auch, keine Ahnung, 50.000 Wörter und das ist ein Leak, da irgendwie tatsächlich Informationen rauszuziehen, dauert einfach ein bisschen, wenn man sich das anguckt. Ja, und ich denke, deswegen ist auch noch jede Menge Platz für einen extra Hangout mal dazu, den wir machen werden, weil wir das Thema ja hier wirklich nur an der obersten Oberfläche ankratzen können. Ja, das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ich meine, da steht jetzt natürlich auch viel drin, wo dann die Gamergater sagen, ja, ach, das haben wir natürlich alle schon gewusst. Und deswegen sollte man im Hinterkopf haben, es könnte ja auch sein, dass jemand das genauso geschrieben hat, dass es halt eben will, also dass es eben so angenommen wird, weißt du? Ja, das dachte ich mir auch wenn einfach so von der schieren Menge das unwahrscheinlich erscheint. Ja. Aber man kann natürlich auch nur die interessantesten Teile irgendwie editen und so. Ey, unterschätze niemals den Autismus von irgendwelchen Chan-Leuten. Ja, also. Das stimmt auch. Also. Ja. Das stimmt auch. Nicht, dass da der John Kelly seit. Das hat er alles selbst geschrieben. So. Seit 21 Monaten an seinem Masterpiece arbeitet. Ach Gott, der ist so autistisch, das schreibt er innerhalb an einem Wochenende so. Weißt du, wenn er mal kein Internet hat. Der hatte kein Internet, weil er jetzt in Untersuchungshaft war. Ah, jetzt mache ich mich bestimmt wieder unbeliebt hier. Der Mondaffe ist ableistisch. Warum sollte Ian Miles Chong bei der Sache mitmachen? Du meinst, warum er das geleakt haben könnte? Nein, warum sollte er bei einem Fake mitmachen? Und sollte den Fact bestätigen und Leute konfrontieren. Ja, vielleicht, also ich habe ja gesagt, dass es eine Vermutung von mir ist, dass er es sein könnte, der es geleakt hat, ja, aber eventuell kann es auch von einer anderen Quelle kommen und er und das Ganze mit einer Wahrheit angereichert sein, dass man es glaubt, dass man immer wieder Dinge findet, die man auch wirklich bestätigen kann. Vielleicht ist auch ein bisschen was dazu gedichtet, ja, aber man muss halt, das wird sich jetzt halt die Woche wahrscheinlich dann auch schnell aufklären. Naja gut, ich meine, bei dem letzten Leak waren ja auch, hat ja auch keiner protestiert, beziehungsweise manche Leute haben es bestätigt. Ja. So sieht es halt nicht auch aus. Also ich hab halt die Sorge, dass wieder so eine King of Paul-Geschichte daraus wird. Also ja, das war ja, muss ich zu weit ausholen. Egal, auf jeden Fall, King of Paul hat auch was geleakt und es hat nicht gestimmt. Kürzen wir es ab. Und er hat dann halt quasi dafür gesorgt, dass bei Gamergate dieses Motto Trust but Verify vorherrscht. Ne? Ja, interessant, aber mal gucken, was davon alles jetzt stimmt und was nicht und keine Ahnung. Ja, das, was ich hier übrigens gerade einblende, da wird ein Videospiel gemacht, wie man natürlich sehen kann. Ja, hätte gemacht werden sollen für 400.000 Dollar Produktionskosten unter den Kameras von Disney, aber da ist ja dann nichts draus geworden. Ist das das? Ich denke schon, das ist Footage von diesem Disney-Ding. Ah, meine ich. Das wusste ich nicht. Ja, das Footage von dem komischen Zoe Quinn-Ding. Echt? Ja. Ja, also von, ja, aber sie war doch bei dieser, ist das nicht für diese Disney Game Jam gewesen, deswegen sind ja, also ich wüsste nicht, wo die sonst diese Produktionsmittel herhaben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mit Disney machen, so ein Kram. Die sitzen bestimmt bei der ja, Anita im Keller. Die war doch da eher als der Rebel gecastet, das ist doch, also, ich weiß nicht, müsste man mal gucken, aber, oder Lifschitz hat den ganzen Scheiß, oh, guck mal, ein Pferdepenis. Sexy. Das ist ja voll das Kulturkampfzeug, was die Quinn macht. Nee, heute ist kein Kulturkampf hier, heute gibt es Pferdepenis. Ein Insider. Wer weiß, ich finde es immer total interessant, wenn die ihre Dokus sind echt total geil und mehr oder weniger so objektiv es nur geht, aber wenn es um diese Kulturscheiße geht und was weiß ich, vor allem der deutsche Ableger, das ist einfach nur Idealismus pur. Also das ist echt krass. Wurde nicht Weiß auch von diesem Typen von Rebel Media gegründet? Ja, von Ian McGuinness, genau. Ja. Gavin heißt er. Gavin. Ja, ja, stimmt. Gavin, nicht Ian. Floppy Pferdepenis ist floppy. Hat Giftpotenzial. Ja. Der sitzt dann am Rollstuhl und twittert. Ja, aber inklusiv, dass er da in der Ecke stehen darf. Kann ich ganz kurz was fragen? Wirklich hat der Jim Sterling irgendwie einen schlechten Ruf bei den Gamergatern? Hä? Nein. Ja, nein, wo Jim denn? Sterling doch nicht. Die aber dumme Wendehals. Scheiß. Ja, aber wegen was spezifisch war der auch so auf Zoe Quinn's Seite und was ja. Auch immer hier. Natürlich, ja, der hat ja sowas von gewendehalst, als das anfing, das hast du noch nicht gesehen. Okay. 5 Monate vorher hat er noch Videos gemacht, wie Feminismus und Third Wave Videospiele zerstören und auf einmal war er ganz White Knight und dann kam ja auch noch die Geschichte, dass er in einer offenen Partnerschaft mit so einem feministischen, bunthaarigen Etwas lebt und so, also der ist da voll auf die Schiene eingestiegen. Ah, hat's okay. Vergessen. Weil der macht auf mich gar nicht so einen Eindruck, so was für Videos der macht. Also einfach nur ein selbstgerechter Prick. Also ich zitiere mal einen seiner Tweets, wo er dann halt selbst schreibt, oh Gamergate, fuck off, you opportunistic little shits. Also, aha. Ja, genau. Erklärt einiges, warum die Gamergater ihn nicht gerade mögen. Ne? Also er hat ganz klar Stellung gegen Gamergate bezogen und dann halt auch dementsprechend letztendlich auch Total Biscuit beleidigt. Mehr oder weniger, oder? Die sind, weiß ich nicht, ob die richtig aneinander geraten sind. Soweit ich weiß, herrscht von Total Biscuit immer noch ein professionelles Arbeitsverhältnis, ja genau. Der Mann ist schließlich, man darf auch nicht vergessen, dass er für Disney arbeitet. Der ist nicht so, und Disney will das glaube ich auch nicht, dass die Leute sich so positionieren. Ich glaube, er hat sich schon weit genug aus dem Fenster gelehnt. Ja, aber er hat es auch sehr, sehr gut gemacht und nicht so emotional geladen und sehr differenziert. Mhm. Mit seinem Interview zum Beispiel mit dem, wie hieß der Kotaku-Chef? Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Total, ja. Also, das, super, also ganz gut. Ich habe so das erste Mal davon durch ihn gehört, mehr oder weniger. Dass dann so ein Narrativ daraus gesponnen wurde, dass, weil ich habe oft amerikanisches Fernsehen geguckt, habe die Stephen Colbert Show gesehen. Auf einmal war da Anita Sarkeesian. Ich so, hä, was macht die denn da? Also ich wusste gar nicht, dass die da auftritt und sowas. Und dann sagt sie irgendwie so, ja, Gamergate ist eine Harassment, bla bla bla und so. Und ich so, hä? Wie kommt die jetzt auf den Blödsinn? Geil. Everything is sexist, everything is racist, and you have to fuck it all. Nee, das war der Affe. Tut mir leid. Es gibt viele Affen, die begrüßen sich, indem sie sich kurz bumsen. Wusstet ihr das? Nö, cool. Bonobos. Ja, genau. Wo wohnst du denn? Hallo. Oh Gott. Scheiße, wir sind schon bei 3 Stunden, Viertelstunde. Oh Gott. Das wird immer länger. Nee, aber das Ding mit der immer geht. Ja, zum Teil sind auch manche von den Akkus haben es auch hier oder dort mal hinbekommen, differenziert was zu sagen zu GamerGate. Das will ich denen auch nicht absprechen. Also das aber ist ich ja fände es echt cool, so. wenn ihr dann wirklich so die Con-Leaks im Detail besprechen würdet, weil ich glaube, das ist echt krass. Also. Ja. Also das, was ich bisher gesehen habe, war halt schon einfach richtig ekelhaft. Also zum Teil ist weil ich meine, wenn man die eine als Harassment-Gruppe bezeichnet und dann, also wenn das wirklich wahr ist, dann ist es eigentlich eine gegessene Sache, mehr oder weniger. Naja. Was soll man meinen? Also was soll ich schon sagen? Nee, also ich meine... Wenn es wahr ist, selbst wenn es wahr ist, ja, dann wird es nach ein, zwei Wochen ins Memory Hole geschmissen, weil die Medien nicht darüber berichten. Ja, und es gibt ein paar wenige engagierte Leute, die vielleicht versuchen werden, aufgrund der Leaks irgendwas zu unternehmen. Ich will jetzt hier niemanden durch den Dreck ziehen oder so, aber ich finde persönlich auch Gamergate hat halt viel an Fahrt verloren. Ja, und ob da jetzt was von den Leuten nochmal kommt, weiß ich nicht. Ich weiß, es macht die Runde auf Imageboards und da hast du halt ganz wildes Potpourri an Menschen und vielleicht ist ja einer dabei, der sich dem im Detail annimmt. Ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an, ja, so als Gamergater AD und ja, also mal schauen. Ja, es wäre natürlich cool, wenn noch mal irgend so ein ja, wenn nur diese dämliche ACLU aus Amerika nicht so Social Justice-mäßig im Moment drauf wäre. Ne? Ich meine, die haben ja auch irgendwie das ist ein Anwalt da von Gioni irgendwie gestellt wohl. Mhm. Und wenn da natürlich mal einer das rein würde, ne, was da die ganze Zeit jetzt gelaufen ist, dass diese ganzen Gruppierungen da ja so hofiert wurden von allen möglichen Leuten und ja, dass vielleicht darüber nochmal irgendwie was angestoßen wird. Also jetzt, wo du gerade Gioni sagst, könnte man doch eigentlich auch mal gucken. Ich meine, die haben ihn ja auch in diesen Chatlogs erwähnt und halt eben, wie sie mit der Situation umgegangen sind, dass halt er eben, er hat ja quasi diesen Maulkorb gekriegt, durfte ja gar nichts über die Quinn schreiben und sie konnte ja frei über ihn herziehen, ja. Ob man da nicht irgendwas findet, was vielleicht auch vor Gericht relevant wäre für Gioni. Ja, sowas in der Art halt, ne. Hm. Oder dass das halt, dass sie dann halt eine Anzeige kriegen wegen Betrügereien, ne, weil sie da Geld gesammelt haben für Sachen, Zwecke, die sie nicht verfolgt haben oder so. Und ja, einen falschen Polizeireport. Also Falschaussage. Ja. Weißt du, schon Falschaussage, dadurch einen Maulkorb bekommen für eine Person, die dann in den Medien durch den Dreck ziehen. Das ist eigentlich schon durchaus eine gute Portion kriminelle Energie, wie man so schön sagt. Also. Ich habe gerade nochmal einen Link gepostet. Randy Harper hat mehr oder weniger bestätigt, dass es echte Logs sind. Sie sagt aber, dass sie edited wären. Ja, ich blende es mal eben ein. Es gibt wohl auch einen Honey Badger Livestream, wo der Chong war. Ich bin jetzt gerade mal auf KIA am gucken. Wo er das wohl alles nochmal relativ gut erklärt. Den werde ich mir auch die Tage mal antun. Dann müssen wir das mal zusammenfassen und dann werden die Medien in Deutschland nie darüber berichten. Ja. Weil sie dann sagen müssen, dass das nicht gestimmt hat. Dann kommt dann in 5 bis 7 Jahren ein Beitrag. Damals war das ja gar nicht so, wie wir das alle behauptet haben. Aber zum Glück funktioniert der Journalismus. Wir haben nur ungefähr 7 Jahre gebraucht, um das herauszufinden. Dann werden nochmal Preise verliehen für das Aufklären. Ja, genau, was, da kann dann einer einen guten Artikel drüber schreiben. Ebenmeier kommt da in die Kurve. Ja, da kommt der Ebenmeier und sagt, ha, das ist ein Thema, da war ich schon mal dran. Wissen ich habe als erstes mit den Leuten geredet. Ja, ja. Reden wollte. Weißt du, der Ebenmeier, der redet einen Dünnpfiff wie andere erst nach dem 11. Pilz. Und das bewundere ich fast auch schon wieder, aber trotzdem, keine Ahnung. Ja. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Aber das wird schon lustig. Also es gab ja auch noch die Sache mit der Social Autopsy, wo ja die Frau, die was gegen Cyber Harassment, Stalking, was auch machen wollte in der Charity, dass die vom Con-Netzwerk miteinander angeraten sind und dazu sind auch nochmal Sachen in den Leaks drin. Also das wird schon noch interessant. So. Also das von Randy ist eigentlich ziemlich wasserdicht. Hm. Bis darauf, dass sie sagt halt, das ist edited, bestätigt sie ja kurz drunter, dass sie diese Facebook-Doxing-Sachen geplant hat. Und dass sie das ja nur gemacht hat, um von Xi, also wahrscheinlich Zoe, abzulenken. So wie Arthur Chu hat das ja auch mal so formuliert, er sei eigentlich nur ins Feuer getreten, um sich für die vor die armen Damsels zu stellen. Finde ich cool. Weil wenn irgendwo ein Wohngebäude brennt, dann tust du daneben ein Einfamilienhaus anzünden, damit du von dem Wohngebäude ablenken tust. Weißt du, ja, aber diesen Charme von wegen, das haben wir vorbereitet, um die da irgendwie die das unterzujubeln, da kannst du von ausgehen, das ist schon mal das Narrativ, wo sie jetzt abschreiben werden. Ja. Also ich erwarte nicht wirklich, dass die Presse das schafft, sich so schnell schon zu korrigieren und tatsächlich an der Realitäts- und Wahrheitsfindung sich aktiv dran beteiligen. Die leiden alle an Schizophrenie. Hat die Katzner denn in ihrem Stream bestätigt, dass ihre Arbeitgeber auch kontaktiert worden sind? Also hat sie wirklich da auch Dokumente gesehen oder so? Oder ist das nur Hörensagen? Dann? Mensch, ja, wie gesagt, da stellen sich noch einige Fragen. Da haben wir noch einiges zu lesen. Ich habe mein Mikrofon down gemutet, sorry. Also ich sehe es nicht von mir. Ich bin das, glaube ich. Ja, das ist meine Maus. Ich höre auch auf, wie gesagt, also das von Randy ist das Einzige, was ich jetzt an zusätzlichen Infos gefunden habe, was die Echtheit angeht. Ich finde es komisch. Klar. Also Chatlogs-Leak ist halt, wie reagieren die Leute, die streiten das ab und das ist fabriziert und bla bla. Ist ja klar, weißt du? Ja, das kannst du ja auch nicht sagen. Ich bin ein Hypocrite und ich habe entweder Soziopathie oder Psychopathie, weil ich habe ein Netzwerk von Leuten, die für mich andere Leute belästigen tun, damit ich meinen Weg frei habe und ich sammle Geld, um Leute zu sorgen. Keine Ahnung, es kommt in der Presse irgendwie scheiße. So, das gibt es ja auch nicht so direkt zu. Ja. Und das wissen wir jetzt auch noch nicht hundertprozentig, aber es sieht halt so aus nach den Leaks. Aber wer weiß es schon so genau. Nein. Ist jetzt besser mit den Geräuschen? Es war wahrscheinlich der Ventilator. Ja, es war der Ventilator. So nicht. Einmal mit Profis. Ventilator, so nennst du also deine Freundin? Nee, das ist so ein Neger mit einem Palmenblatt, weißt du? Oh nee, warte, ich darf ja, sorry, sonst wird's hier wieder rausgebiebt nachher. Ja, Kinder, sind wir dann eigentlich soweit? Wir wollen keinen 4-Stunden-Stream machen, sonst. Nee, muss nicht sein. Ja. Also, sehr ich euch auch mag, vor allen Dingen euch im Chat. Mein POC mit dem Wink-Element ist auch schon etwas müde. Ja, Kinos, dann, wir haben uns heute sehr gefreut, dass wir zusammengefunden haben, um Diversität zu ergründen und wir müssen den Kampf gegen die Rape Culture weiterführen. Menstruationsblut, wir müssen die Periode in der Zukunft abschaffen. Wir müssen ernsthaft. Als Hausaufgabe würde ich den Leuten aufgeben, die kein eigenes Menstruationsblut haben, doch mal nachzuschauen, wie man das nachmacht. Ja. Damit man sich dann damit einschmieren kann. Und was sehr wichtig ist, also psychische Erkrankungen werden in der Gesellschaft generell vernachlässigt. Anderweit kann man sich die ganze progressive Strömung gar nicht erklären. Deswegen müssen wir auch mal ein Gespräch über psychische Störungen führen und wie die Krankenkasse das besser behandeln kann. Republika zum Beispiel einfach in die geschlossene, keine Ahnung, wie eine Klaps in Berlin heißt, keine Ahnung. Ja. Ganz Berlin ist eine Klapse.